Magazin. Hallo, liebe Hörer. Hallo und willkommen zum Magazin Nummer 24 von der Pod-Union. Ich bin Martin, bin neu in der Runde und habe heute mal die Moderation überhoben bekommen und werde mich hier bemühen, die richtigen Worte zu finden. Aber bevor ich weiterrede, erstmal Hallo in die Runde, die da mit auf dem Kanal liegen. Hallo, ich sag mal Rico. Hallihallo. Hallo, Jörg. Hallo, grüß dich, Martin. Hallo Jörg. Stevie ist auch da. Hallo Stevie. Ja, hallo. Servus. Ich habe den Marc auf der Liste. Hallo Marc. Einen schönen guten Abend. So, und jetzt sehe ich hier noch jemanden, F. Brim, wo ich nicht weiß, wer es ist. Bitte stell dich mal kurz vor. Guten Abend, ich bin Florian. Der Florian, hallo. So, dann haben wir ja alle zusammen. Ja, also ein neues Magazin soll beginnen und wie es gute Sitte ist im Magazin, beginnt es mit den Feedbacks. Was gibt es denn da? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Aber gerne. Ja, ich bin ja der Azubi, haben wir ja gerade schon gesagt. Wir stellen am Anfang, einfach das hilft nachher bei den Shownotes, stellen schnell die Themen vor und das kann ich vielleicht gleich machen. Also eben zuerst machen wir die Feedbacks, nachher haben wir das Wahnsinnsthema Franken Podcast Cluster wird gegründet. Sehr spannend. Dann werden wir ein erstes Gespräch haben über die Ganzuhr 2014. Und dann ist heute, also für alle Live-Hörer heute, für alle anderen halt schon ein bisschen länger, etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich die Podcat ist endlich da. Und nachher kommen wir zu unseren Highlights. Super. Rico, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Ich hätte das nicht besser machen können. gut, wer hat denn Feedbacks? Wer sammelt die denn? Wer hat denn da was eingesammelt? Das mache ich meistens. Oh, dann lass doch mal hören. Also zuerst hat der Listener 99 hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das ominöse Ding, das wir da immer brauchen, dieser komische Feed, nicht RRS-Feed nennt, sondern RSS-Feed. Listener 99, da hast du natürlich absolut recht, das liegt an meinem Alter, respektive so in meinem Alter wird man schon ein bisschen vergesslich und so weiter und komisch und so weiter. Entschuldigung, ich weiß, dass man das RRS-Feed nennt, aber vielen Dank für den Hinweis. Jetzt hast du es wieder falsch gesagt, glaube ich. RSS-Feed. Ja. Leute, ihr wisst ja sowieso, was ich meine. Also, ja, einfach Translation Rico einstellen bei euch im Hirn und dann passt's. Nee, lieber Rico, jetzt üben wir das. Machen wir jetzt eine Stunde lang RSS-Feed. Geht doch. Nein, du machst das schon. Dann haben wir von Mischa vom Making Tracks was gehört. Er hat seine einige Zeit das Leveler-Mikrofon, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, von Rode, heute ist schlimm mit mir. Und er ist sehr zufrieden damit. Er benutzt das Ganze allerdings ohne die originale Software, sondern mit dem Voice Recorder Pro und ist sehr zufrieden damit. Und das haben doch einige gezwitschert auch und so weiter über dieses Mikrofon. Ich muss mir das echt zulegen. Das scheint wirklich ganz praktisch zu sein. Da haben wir ja letztes Mal ausführlich darüber gesprochen. Und dann haben wir noch etwas bekommen über einen Podcast, also nicht im Blog drin, nämlich Florian von Daily Coffee Break. Hat sich bedankt, dass wir ihn genannt haben letztes Mal und hat dafür gleich eine spezielle Schweizer Folge produziert. Im Namen aller Schweizer, vielen Dank, Florian. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zuzuhören. Und ja, in dieser Geschwindigkeit kapiere sogar ich dich. Nur weiter so in dieser Geschwindigkeit. Auch wenn es alle anderen langweilig finden. Aber ich finde es toll, das ist genau das. Die anderen können ja in doppelter Geschwindigkeit und so weiter und dann passt es auch. Ja, das waren schon alle Feedbacks, die bei mir angekommen sind. Hat von euch noch jemand irgendwo irgendeinen Kanal Feedbacks mitbekommen? Nö, ich nicht. Sonst jemand? Schweigen. Dann war es das mit den Feedbacks. Inzwischen habe ich jetzt auch verstanden, wie diese Aufteilung hier ist. Und jetzt kommen wir zu den Themen. Und zwar zum ersten Thema. Das erste Thema ist die Gründung eines Franken-Podcast-Clusters. Das Wort Cluster, das lässt ja den Rico immer zusammenzucken. Aber wir wollen trotzdem mal hören, was es denn damit auf sich hat. Und dann frage ich doch mal den Stevie. Stevie, steckst du dahinter? Was ist der Franken-Podcast-Cluster? Also, erstmal sage ich Hallo und ja, ich bin der Stevie und komme aus Franken und bin fränkischer Podcast-Hörer und Podcast-Macher und auch seit etwas länger schon Mitglied bei der Podunion. Und ich habe das Magazin, war das, glaube ich, das letzte Mal gehört, also die letzte Folge, und da war der Marc zu Gast, der jetzt neuer fränkischer Podcaster ist. Also war mir jetzt noch nicht so bekannt und auch, glaube sogar auch innerhalb des Podunion Podcast, also von einem, ich weiß nicht, ob das Podcast-Ding oder das Magazin war, habe ich gehört, dass eben diese Maha, der bekannt ist unter Martin Hase, der auch im Umfeld des CCC, also Skaris Computer Clubs, da auch irgendwie sein Unwesen treibt, dass der in Bamberg podcastet, was ich auch noch nicht wusste. Bisher waren mir nur der Mikey aus Coburg bekannt und der Raiden eben hier bei mir aus der Gegend. Und ja, jetzt sind wir mittlerweile zu viert und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, ob es noch mehr fränkische Podcaster gibt, die man jetzt nicht so wirklich auf dem Plan hat. Und habe einfach mal an alle anderen drei eine Nachricht über Twitter geschickt. Eher spaßhalber, was denn jetzt, ob wir jetzt nicht einfach einen Podcast-Cluster eröffnen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, was ist das überhaupt? Das sollte mir mal jemand anders erzählen. Also du fragst dich, was ist ein Cluster? Ja, also ich denke, das ist ein Zusammenschluss von lokalen Leuten, also die sich lokal auch persönlich mal treffen können, um dann Erfahrung auszutauschen und das halt dann, keine Ahnung, auf einer Internetseite oder so, wo das dann mal gesammelt ist oder so. Also mehr kann ich mir jetzt da auch nicht wirklich drunter vorstellen. Das klingt doch schon ziemlich gut. Hat jemand noch eine Ergänzung dazu? Nee, das ist an und für sich. Also ein Cluster ist eine Verklumpung. Im Sinne von, ja, sind einfach Leute, die sich treffen. Was natürlich dann aus diesem Cluster passiert, das muss der Cluster bestimmen. Ebenso wie MC ja letztes Mal gesagt hat, er versucht ja da etwas zu machen mit einem gemeinsamen Studio, also dass sich die so treffen. Aber ich kenne auch Cluster, die treffen sich einfach regelmäßig zu einem Stammtisch. Oder dann so extrem wie der OWL, da kann dem Bob etwas sagen, wo natürlich gleich ein Podstock organisiert. Also ein Cluster kann alles Mögliche sein. Übrigens, Bob, warst du schon mal bei OWL jetzt? Haben sich die schon wieder getroffen seitdem? Nee, bisher zumindest ist nichts an mich herangetreten. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Es sollte irgendwie in Bielefeld noch was sein dieses Jahr. Und ja, das ist jetzt ja auch so. Ich meine, bei diesem Cluster, das heißt jetzt zwar Franken-Cluster, ja, aber wenn jetzt jemand so aus den Grenzbereichen kommt und nicht unbedingt direkt aus Franken, also bei uns ist es jetzt so, dass man dann sagt, okay, wenn da jetzt jemand Lusten hat und kommt aus dem Münsteraner Raum beispielsweise oder irgendwie nicht so weit weg, dann würden wir den gerne mit dazu nehmen. Also wir sind da nicht so regional begrenzt. Zumindest habe ich das so verstanden. Und dieses Podstock, das kommt eigentlich nicht direkt vom OWL-Cluster, sondern das kam ja hier von dem Herrn, ach, jetzt fehlt mir der Name nicht ein, von dem Branko aus Paderborn. Und der hat das ja organisiert im Grunde genommen. Ja, aber die Idee ist ja irgendwo so zwischen Sven und Branko und den anderen Namen habe ich leider vergessen. Christian Cordus. Christian, genau. Entstanden. Also der Ursprung, würde ich jetzt schon sagen, hat irgendwo bei OWL angefangen, denke ich, so in meiner Idee. Aber ich finde das praktisch. Aber ich finde mal grundsätzlich, die ganze Clusterei, wenn man so sagt, finde ich natürlich sehr praktisch und auch sehr sinnvoll, weil ich denke mir, es gibt sehr viele Leute, die irgendwo mit dem Gedanken spielen, ach, ich würde ja eigentlich gerne, und aber traue mich nicht und die ganze Technik und. Und ich denke mir, genau für so etwas ist ein Cluster ideal, einfach mal mit den Leuten quatschen zu können, live, und sich das erklären zu können oder eben auch mal vielleicht auch mal ein Gerät auslehnen zu können oder whatever. Ja, also ich finde Cluster sehr, sehr gut. Du hast aber ein Problem mit dem Namen, oder? Du würdest es eher Interessen treffen oder irgendwas nennen? Nee, ich habe grundsätzlich eigentlich kein Problem mit dem Namen Cluster. Mhm. Ich finde einfach englische Worte grundsätzlich nicht wahnsinnig spannend. Aber naja, der Punkt ist ja einfach, bei der Gründung der Pod-Union wussten wir nicht so recht, wie wir uns nennen sollten. Sollten wir uns Community nennen oder Cluster nennen oder sonst irgendwas? Und dann ging ja ein riesen Shitstorm los. Oder? Ja, die Schweizer und Vereinsmeierei bis irgendwo eben Verklumpung bis was weiß ich was alles. Und seither gehe ich der ganzen Geschichte ein bisschen aus dem Wege. Aber ich habe auch noch keinen besseren Namen gefunden. Okay. Ja, also ich sehe das auch, genau wie das gerade schon beschrieben wurde, als Treffen von Leuten, die das Gleiche im Schilde führen, also die irgendwie thematisch am Podcast hängen. Das können jetzt Produzenten sein, aber vielleicht auch der eine oder andere Hörer, würde ich so mir vorstellen können, dass man den da auch mit aufnimmt, wenn er den Interesse hat daran, und dass man sich wirklich darüber austauscht, welche Technik man einsetzt, was man überhaupt so für Formate im Sinn hat. Und sowas, so ein Gedankenaustausch, der hat ja, also das habe ich jetzt beim Podstock beispielsweise erlebt und auch hier beim Ganzauf, von dem wir ja gleich noch reden werden, das ist ja auch immer sehr interessant, die Gesichter hinter den Stimmen auch mal zu sehen und so ein bisschen sich zu beschnuppern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das für so Podcaster dann auch ein Impuls ist, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel habe ich jetzt beim letzten Treffen ein neues Gerät kennengelernt, so ein Gerät in der Art habe ich schon länger gesucht, habe also nie gefunden, und jetzt habe ich einen Hinweis bekommen, das könnte ich mir besorgen. Das war also jetzt zum Beispiel ein direktes Treffen, und so stelle ich mir das eben vor, mit einem Cluster. Ja, und wenn ich gerade sehe, was für Leute das ihr bereits da drin habt, also von Reiden, Mikey und natürlich Martin Hase. Martin Hase ist ein großes Vorbild von mir in zweierlei Hinsicht, weil einerseits kann er Deutsch, er ist nämlich Professor für Germanistik, und nicht so wie ich, also ich könnte unheimlich viel von diesem Mann lernen. Und das Zweite ist, er hat ja lange den Klabautercast gemacht, das ist der deutsche oder der bekannteste deutsche Piraten-Podcast. Und ich habe ja das Ganze für die Schweiz gemacht, und wir haben natürlich jede Folge von Klabautercast ganz ausführlich analysiert und, weil eben das war unser großes Vorbild. Und Martin, ich habe ihn auch schon zweimal getroffen, ist eine sehr angenehme Persönlichkeit. Also ich ziehe wahrscheinlich nächstens nach Franken. Ja, ich finde das extrem interessant und spannend, weil ich eben Martin Hase jetzt nur unter dem Twitter-Spitznamen irgendwie Maha oder aus Erwähnungen jetzt von diversen anderen Podcasts kannte, aber was er bisher gemacht hat oder sein Podcast Liedkultur, habe ich zwar schon mal gehört, aber nie gehört. Also habe ich schon. Okay, sehr gut. Okay, Moment. Nochmal. Ja, also mir ist es schon zu Ohren gekommen, aber ich habe noch nie in den Podcast reingehört. Und deswegen finde ich das jetzt spannend, dass der quasi bei mir um die Ecke wohnt und wohl doch schon ein Podcaster ist, der in der Podcast-Szene doch bekannter ist. Und das finde ich irgendwie verrückt, genauso wie die Geschichte mit dem Raiden, dass der hier bei mir direkt um die Ecke wohnt. Ist halt Zufall. Er hat mit dem Podcasten angefangen und ich auch. Und wir wussten aber voneinander nichts. Und sich da dann zu treffen, um dann zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt mal in Bamberg im Café oder wie auch immer bei irgendjemandem zu Hause oder im Restaurant und reden jetzt mal und laden da aber auch bewusst, also ich bin dafür, dass man bewusst auch die Hörer mit einbindet, weil ja. Ohne Hörer sind ja die Podcaster ja nix. Weil genau, nur die Hälfte. Im Grunde genommen sind ja Podcaster auch selber Hörer, ne? Also ich bin mehr Hörer, als dass ich selber podcaste, ne? Und finde ich spannend, dass dann auch, ja, wer weiß, was sich da draus entwickelt, ne? Ob das jetzt dann auch so ein riesen OWL-Ding wird oder man kann es ja nicht sagen, aber der Erfahrungsaustausch ist halt unbezahlbar in dem Sinn, ne? Ja, ich denke, ihr werdet ein großes Problem haben. Weil Mikey als großer Radiomacher, und er ist ja, er macht ja so sehr humoristische Geschichten und hat ja da so verschiedene Figuren, die er spielt. Und wenn er alle seine Figuren mitbringt, ja, dann haben wir schon mal 100 Leute. Ja. Okay. Es braucht zwar nur einen Stuhl, ist ja okay. Aber, ja, also so seid ihr auf einen Schlag mit Mikey schon mal der größte Cluster, den wir haben in Deutschland. Das stimmt. Mit lokaler Radioanbindung, das passt dann auch. Da hätten wir dann noch ein Lokalradio mit drin und ja, da sind wir schon richtig gut aufgestellt. Ein Programmierer ist dabei, genau, einer, der sich mit Linux auskennt. Ein Unnützer, mich zum Beispiel. Du hast doch die Idee. Oder ein Filmemacher. Hä? Du hast doch die Idee geboren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, eigentlich war es nur ein Spaß, ne? Es ja, war, aus Spaß wurde ernst, genau. Aus Spaß wurde ernst, jetzt müssen wir das, glaube ich, durchziehen, Marc. Ja? Du machst da die Musik mit deiner Band, wenn ihr euch trifft. Genau, stimmt. Gibt es denn, du hattest gerade gesagt, man könnte so eine Webseite aufbauen, gibt es denn schon irgendeine Webadresse, wo man sich darüber informieren kann? Nein. Wenn ich jetzt ein Hörer bin und sage, oh, Franken-Podcast, das interessiert mich, da will ich mehr von drüber wissen, dann möchte ich Kontakt aufnehmen. Wo kann ich denn da Kontakt aufnehmen? Also ich würde sagen, jetzt stehe ich in der Pflicht, das jetzt mal durchzuziehen. Jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt. Also okay, dann überlege ich mir mal mit den anderen, was wir da für eine Domain sichern könnten. Und dann werden dann auch E-Mail-Adressen eingerichtet und jetzt, okay, dann machen wir das halt. Wir haben ja alle genug Zeit. Rico, wäre es denn okay, wenn die Interessenten, die haufenweise jetzt strömen, sich erstmal über die Pod-Union dann sozusagen anmelden und du leitest das dann weiter? Geht das vielleicht? Das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Und hast gedacht, also, um Gottes Willen, hoffentlich sagt das keiner, oder wie? Nee, ich habe mir jetzt überlegt, wie schnell kann ich das einrichten, dass das ist, aber ich kann mal das sollte eigentlich schon gehen. Also wenn wir sagen, wie sollte denn diese E-Mail-Adresse heißen, also vorne, dass man sich das merken kann? FPC. FPC, das war auch meine, Idee. Ja. Aber für Franken? So als Wortspiel für FCB oder sowas. Für RRS? Hilfe. Also Franken Podcast Cluster, FPC. FPC. Also dann würde ich sagen, ich richte eine E-Mail-Adresse an ein, die heißt fpc@podunion.org. Findet man bei uns in den Shownotes, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Und die leite ich automatisch an Stevie weiter. Wie sind denn jetzt die genannten Personen, die du sagst, die Interesse haben, darauf aufmerksam geworden? Hast du sie direkt angesprochen? Also ich habe über Twitter sie quasi eine Menschen geschickt. Und sie sind alle drauf angesprungen. Also Raiden meinte, er hätte Bock auf einen Kaffee. Der Maha interessiert sich auch dafür. Der Marc kann seine Meinung selber dazu sagen gleich noch. Und eben der Mikey, ja, da ich den Mikey auch persönlich kenne, weiß ich. Und er hat auch geschrieben und ich weiß auch, also dass er da auch Interesse hat, die Bubble vielleicht zu erweitern, die Podcaster-Bubble, weil da oben in Coburg ist er dann doch recht alleine, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Ja, so schön. Genau. Naja, ich bin ja eigentlich um die Ecke, ne? Gehört doch irgendwie zu Coburg, mein Käffchen hier. Ach so, ich bin der Meinung, dass du aus Fürth kommst. Da arbeite ich und halte mich die meiste Zeit auf. Aber eigentlich senden mache ich eigentlich direkt neben Coburg, Rodach, Bad Rodach. Ja, da habe ich dich nämlich verortet in deinem in deinen beiden vorletzten Podcasts vom Montag und vom Dienstag, glaube ich, war das, dass du mit einer Freundin mein Fränkisch-Grundkurs. Und da konnte ich das dann so ein bisschen in die nördliche Oberfranken-Richtung verorten und konnte dann, dass sie da eher aus der Gegend kommt. Und da habt ihr über Kervas gesprochen, über Kirchwein und Volksfeste in Franken. Ja, sehr interessant. Ja, ich habe versucht zu folgen, aber das war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz möglich. Ja, ich als Franke war dann natürlich daneben, oder als ich das gehört habe, so, ja, kenne ich, ja, verstanden, ja, sehr ja, gut. Ja. Bei mir alles nur Bahnhof und Lokführerstreik im Kopf irgendwie, ja, mehr, ja, aber das gelingt mir irgendwann, das alles umzusetzen. In letzter Zeit bilden sich ja einige Clusters überall, was ich sehr gut finde. Wir sind jetzt dabei, also MC programmiert das und wird das auch nächstens in unsere Webseite einbauen. Da gibt es dann eine Cluster-Seite und da ist eine Karte drauf, wo wir alle Clusters eintragen, so damit jemand sehen kann, wo ist der nächste Cluster von mir ausgesehen. Ja, und dass das alles mal zusammengefasst ist, das wird in den nächsten Wochen, sobald MC ein bisschen mehr Zeit hat, eingebaut und dann auch dementsprechend promotet. Und falls es irgendwo noch Clusters gibt, Podcast-Clusters, die wir noch nicht auf dem Schirm haben oder noch nicht wahrgenommen haben, bitte meldet euch, damit wir euch da auch eintragen können. Ja, ich hatte ja gerade noch die eine Frage an den Stevie, ob ihr auch bisschen überregional. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand in der Oberpfalz ist, der könnte doch auch bei euch mitmachen, oder nicht? Also in erster Linie sind wir jetzt noch zu viert und wenn jetzt eine Webseite dafür online geht und da meldet sich jetzt jemand, der jetzt am Rand von Hessen oder jetzt aus Thüringen kommt, ich meine, Coburg ist jetzt nicht weit weg von Thüringen, je mehr, desto besser, finde ich. Also je mehr Leute da mitmachen, desto größer ist der Erfahrungsschatz. Und warum nicht auch ein Hörer oder wie auch immer bei den Treffen oder warum nicht? Also, oder wenn das jetzt weiter runter ins Bayerische geht oder so und da sagt jetzt einer aus Ingolstadt, hey, ich möchte dabei sein, warum nicht? Also. Ja, ich finde das wichtig zu sagen, weil dieses Franken-Podcast-Cluster, das hört sich so nach Franken jetzt an und das ist klar, das soll ja auch so sein, aber ist halt als Mittelpunkt gedacht, ne? Also wenn da irgendwie jemand außenrum so ein bisschen an den Grenzen so und meint, ihm wäre der Weg okay, dann kann er doch mitmachen, oder nicht? Klar, warum nicht? Also ich habe da nichts dagegen und ich denke die anderen auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich bin ja generell froh, dass mich die Franken hier so nett aufnehmen. Ja, ich als Exilpfälzer. Ja, ja, ihr lacht. Hier wird man sehr schnell gefressen, habe ich festgestellt. Also harte Grenzen in Deutschland, ja. Absolut. Sagt niemand zu einem Franken Bayer, der reißt dir die Ohren ab. Oh, oh. Woran erkenne ich denn jetzt den Franken genau? Stevie, mach du mal. Woran erkennt man einen Franken? Also an der Aussprache, also an manchen Wörtern, die er jetzt nutzt, wie Fei oder ja, es ist schwierig zu sagen. Franke, der fränkelt halt, ne? Und bei manchen Wörtern streicht er Buchstaben weg, die er dann bei anderen Wörtern wieder hinzufügt. Und das ist ja ein Bayer, da denkt man direkt dann an München. Und wenn sich der anhört wie ein Münchner, dann ist es kein Franke. Und wenn sich der, und wenn man ihn nicht versteht, also so gar nicht versteht, dann könnte es eventuell ein Oberpfälzer sein. Und wenn er sich dann so anhört wie der Raiden, der ist quasi so ein Beispiel Franke. Wenn er sich so ähnlich anhört, so, dann ist er Franke und dann sollte man besser nicht sagen, dass er Bayer ist oder so oder aus Bayern kommt. Bei manchen, mir ist es egal. Also um die Leute zu betrollen, mache ich das manchmal sogar absichtlich. Aber und natürlich am rollenden R. Und am, ach, richtig, genau. Richtig. Der Frankenwein. Der Franke, der trinkt fränkisches Bier und Frankenwein. Genau. Okay, also an der Sprache kann man ihn erkennen, am Wesentlichen. Also das, dann bleibt ihm im Podcast ja gut aufgehoben, weil da geht es ja im Wesentlichen um Sprache. Ich wollte gerade eben sagen, weil du kannst ja nicht behaupten, Franke, das sieht man am Gesicht. Also im Chat kommt gerade eine Frage, und zwar der Nachtzug, der fragt, ob es in irgendein Projekt gibt, welches ein Podcast-Cluster schon hervorgebracht hat. Also er meint jetzt nicht Kaffee trinken und Grillfeste, sondern irgendwie so. Echt? Das sind doch wesentliche Projekte. Ja, ja. Nein, er meint wahrscheinlich jetzt sowas wie Podstock zum Beispiel. Ja gut, das hatten wir ja gerade schon aufgeklärt, dass das eher eine Initiative ist, die schon in den Köpfen war, bevor das OWL-Cluster wahrscheinlich da war. Jedenfalls unabhängig davon entstanden ist. Ne? So habe ich das jetzt jedenfalls in Erinnerung. Genau, ja. Hm. Ja, und wenn jetzt die Berliner nicht so gegen den Begriff Clustern wären, dann könnte man ja eigentlich sagen, dass es ein Berliner Cluster gibt. Und dieser Cluster hat ja im Endeffekt ja sehr viel getan für das Podlove, für die ganze Podlove-Geschichte. Oder? Ja, gut. So Wikigeeks und Themen und so weiter und so fort. Ja, nun, der Berliner Cluster, der, ich glaube, der nennt sich nicht Cluster, sondern das ist einfach so was Faktisches, ne? Die sitzen da alle im Großraum Berlin und sehen sich und treffen sich auch über den CCC gelegentlich wahrscheinlich. Ja. Da ergibt sich das mehr oder weniger, ohne dass sie sich dieses Etikett geben müssen. Also ja, ja, jetzt die OWL-Leute habe ich jetzt so verstanden, dass die sich tatsächlich auch ein Etikett anhängen und sagen, so, wir sind jetzt der OWL-Cluster und das stehe ich jetzt mit dem Franken-Cluster auch so, dass sie sagen, wir machen einfach mal so ein regionales Etikett da drauf und jeder, der irgendwie in der Umgebung ist und das gleiche Hobby hat, der kann ja dann gerne mal vorbeikommen auf einen Kaffee. Ja, was? Wie man das nennt, ist ja egal. Ja, eigentlich schon. Kann ja auch ein Stammtisch sein oder sonst was. Oder ein Erfahrungsaustauschtreffen. Ich finde dieses Wort so schön sperrig. Ja, hört sich schön deutsch an. Ja, genau. Was daran halt spannend ist, dass man sich jetzt nicht nur, man kann auch Projekte übers Internet regeln oder machen, wie jetzt das Ultraschallprojekt oder diese Podlove-Geschichte und so weiter. Aber viel spannender ist doch das, wenn man sich persönlich trifft und direkt in einem Café und dann Brainstorming macht. Da glaube ich, ist viel direkter und viel konzentrierter diese ganze Arbeit und vielleicht auch produktiver, weil man dann nicht nebenbei noch abgelenkt ist von Chat oder von Mailprogramm oder von Twitter oder wie auch immer, während man jetzt hier zum Beispiel vor seinem Rechner sitzt. Und da dann Projekte anzustoßen, also ich finde es ja auch interessant, dass halt auch verschiedene Menschen, die aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, also der eine ist studierter Lehrer, ich bin normaler Arbeiter, der eine ist Filmemacher und der andere kennt sich halt irgendwie mit Linux aus oder was auch immer und Mikey oder wie auch immer, der hat Radioerfahrung. Und das dann zusammen in einen Topf zu schmeißen, um dann zu sagen, okay, wir bauen jetzt das ultimative Podcasting-Aufnahmetool für die Hosentasche oder sowas, wenn man dann die Möglichkeit dazu hat und das Know-how und sich das daraus dann ergibt, das, ja, wer weiß, wo das alles hinführt. Genauso ist ja auch dann auch Podlove entstanden und so weiter. Ja, ich finde das klasse, super. Ja, kann man nur, also solche tatsächlich solche Zentren, wo sich Leute treffen und Ideen vielleicht auch entstehen und aber auch wieder verworfen werden, weil man dann merkt, ja, da ist man vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen oder keiner findet sich das anfasst. Aber immerhin, die Idee ist mal besprochen worden. Das kann ja nicht schaden, auf keinen Fall. Ja. Nö, schön. Gibt's da irgendwie so eine Zeitleiste? Also ist noch ganz am Anfang, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ne? Du hast gesagt, machen wir, also habe ich die Idee. Ich habe mal ein paar Leute gefragt, von denen ich weiß, dass sie in der Region sind. Die haben gesagt, okay, finde ich interessant. Gibt es schon irgendwie ein Datum, wann ihr euch das erste Mal treffen wollt? Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, das Brainstorming, das erste Brainstorming zum Franken-Podcast-Cluster würde ich gerade jetzt beschreiben. Ne? Mhm. Also gerade jetzt beginnen irgendwie so die Ideen im Kopf zu sprießen und dann sagen, alles klar, so machen wir das und dann kann man dann auch mal ein Treffen ausmachen. Klar, warum nicht? Eine E-Mail-Adresse habt ihr ja dann demnächst, wenn der Rico das eingerichtet hat. Dann fängt es schon mal damit an, sehr schön. Ja, und glaube ich, für den Raiden wäre es natürlich schön, ihr würdet euch irgendwo in einer Waldhütte treffen, als besser als in einem Restaurant oder Café, glaube ich. In einer Höhle am besten. Nein, er hat doch gesagt, er ist viel lieber draußen als drin irgendwo. Also. Ja, er kann ja dann draußen sitzen, während wir dann machen wir das Fenster auf und dann immer ein bisschen Stroh raus oder so und dann da reinsetzen und naja gut, wenn wir uns nicht zu sehr über Abwesende hier auslassen, das ist vielleicht nicht ganz fair. Ja, das war's jetzt mit Raiden bei dem Podcast-Cluster. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das weitergeht bei euch da. Habt ihr noch Fragen zum Franken-Podcast-Cluster, liebe Mitmacher? Also ich nicht, ich bin einfach sehr gespannt, was abgeht da. Ja. Also ich finde es toll, dass wir jetzt hier auch bei der Geburtsstunde mehr oder weniger direkt dabei sein können und wünsche mir auch von meiner Seite gutes Gelingen. Also, dass die Leute auch kommen und sich da was entwickeln mag. Dann Dankeschön für das Thema und dann gehen wir weiter. Dem habe, dass das nächste Thema ein Thema ist, zu dem ich was sagen soll, aber ich kann mich ja kaum selber interviewen. Wer übernimmt denn jetzt mal meinen Part bitte hier als Moderator? Oh, wie sie alle hier schreien. Soll ich es doch machen? Ja, Martin, dann erzähl uns doch mal was. Ah, jetzt wird es gerade spannend, ja. Was? Eigentlich wollte ich mich jetzt gerade melden und so weiter, aber jetzt, wo du das gerade so im Zweierdialog machst, mach nur weiter. Ja, ich bin jetzt gerade sehr, wollte meiner Schizophrenie beiwohnen, ja, ja. Ist schon gut. Ja, du schaffst das. Also was ist denn das, ganz Ohr? Ja, was ist das? Also Jörg übernimmt jetzt, sehr schön. Das ist doch einfach. Ich weiß ja nicht, worum es geht. Nein, Quatsch, aber ich tu mal so. Tu es mal so, als ob. Also, es war am 3. Oktober, am Tag der Einheit in Deutschland. Da haben sich in Wittenherdecke an der Universität Wissenschaftspodcaster getroffen. Das unter dem Namen Ganz Ohr sein, haben wir da ein Erfahrungsaustauschtreffen gemacht. Und die Idee ist, irgendwann im Anfang des Jahres mal vom Florian Freistetter geboren worden, der gesagt hat, Mensch, wäre doch ganz interessant, wenn sich die Leute, die so mit Wissenschaft zu tun haben, mit Wissenschaftspodcast zu tun haben, sich mal treffen. Der hatte allerdings mehr so ein tatsächlich, wir treffen uns mal irgendwo im Café oder so, ganz, ganz informell im Sinn. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, dass wir im Jahr 2013 an der Uni hier auch schon mal ein Podcaster-Treffen gemacht haben oder ein, ja, sagen wir mal Podcaster-Treffen. Und da habe ich mir gedacht, das haben wir jetzt einmal erfolgreich durchgeführt, man könnte das auch ein zweites Mal erfolgreich durchführen und habe dann angeboten, dass wir das hier machen. Das wurde dann auch aufgenommen. Dummerweise hat dann der Florian Freistetter an dem Tag selber keine Zeit zu kommen. Also wir haben das jetzt quasi mit in seinem Namen, aber ohne ihn gemacht oder so, wenn man so will. Jetzt müsstest du vielleicht noch ganz kurz sagen, was ist hier? Wittenherdecke ist eine private Universität am Rande des Ruhrgebiets. Oder Witten ist eigentlich die Wiege des Ruhrgebiets, könnte man so sagen, weil hier die Kohle, nach der Legende wurde hier die erste Kohle gefunden und das hat das Ruhrgebiet ja dann auch nach oben gebracht, wie Herr Grönemeyer singt. Ja, bitte? Private? Ja, genau, das ist eine Besonderheit, die ist 1983 gegründet worden, als noch niemand über private Hochschulen nachgedacht hat. Also das war ein echtes Husarenstück, dass sich hier Leute vor allen Dingen aus dem Gemeinschaftskrankenhaus hier in Herdecke zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen die medizinische Ausbildung ein bisschen anders machen, als sie standardmäßig läuft an den staatlichen Hochschulen und haben dann über mehrere Umwege haben sie eine private medizinische Fakultät eingerichtet und letztendlich durch Hinzunahme der Wirtschaftswissenschaften und der Zahnmedizin und anderer Fakultäten noch ist dann eben eine ganze Universität entstanden. Und das ist eine Universität in privater Hand. Inzwischen auch nicht mehr alleine. Es gibt ja inzwischen auch verschiedene andere in Deutschland. Aber Wittenherdecke war die erste, die das so gemacht hat. Und ja, und wie wird sie finanziert? Rein durch über Spenden? Oder ist da die Wirtschaft dahinter? Oder ja, weil es ist eine ziemliche teure Geschichte. Das ist eine ziemlich teure Geschichte, da hast du nicht recht. Also wir haben Studierendenbeiträge, also die Studierenden müssen Studierendenbeiträge zahlen, also man muss also sein Studium mehr oder weniger bezahlen. Das ist aber nur ein kleiner Teil des Budgets, was hier so reingeht. Es geht viel über Spenden, also manchmal wird auch einfach gesagt, das ist eine Spendenuniversität und seit, ich weiß gar nicht wie lange, gibt es auch eine Landesförderung. Also auch das Land Nordrhein-Westfalen erkennt die Leistung dieses Hauses an und gibt einen gewissen Teil jährlich dazu, damit hier der Betrieb aufrechterhalten werden kann. So ein gemischtes Modell. Wobei wir eine Besonderheit haben, und zwar nennt sich das der umgekehrte Generationenvertrag. Diese Studierendengebühren, die wurden nicht von vornherein erhoben. Was hatte ich gerade gesagt? 83 gegründet. Ich glaube, seit 95 gibt es diese Studierenden Beiträge. Und als die eingeführt wurden, haben die Studierenden gesagt, das kann ja nicht sein oder sollte nicht sein, dass an der Uni nur Kinder reicher Eltern studieren, sondern es soll jeder die Chance haben, hier studieren zu können. Und es wurde ein Kreditmodell aufgebaut, sodass man im Prinzip hier studieren kann, ohne dass man etwas bezahlt. Dafür gibt man aber hinterher, wenn man dann einen Job hat, einen Teil dieses Geldes wieder sozusagen zurück in die Kasse. Also umgekehrter Generationenvertrag, weil da die, die Alten für die Jungen bezahlen und nicht wie bei der Rente die Jungen für die Alten. Das ist aus der studentischen Initiative hervorgegangen. Also das ist ein ziemlich, ziemlich tolles Modell, was sie sich da damals ausgedacht haben. Ja, finde ich eine witzige Idee. Und das funktioniert. Ja, das funktioniert. So. Ja, es geht halt immer, es wird viel um Zahlen gefeilscht und wenn da neue Tarife festgesetzt werden, das sind immer harte Kämpfe, aber es funktioniert, ja. Wie viele Studenten gibt's in dieser Uni? Wir sind gerade in so einem Aufwuchsprozess. Ich bin nicht mit den ganz neuen Zahlen gesegnet. Ich denke mal so 1500, zwischen 1500 und 2000 im Moment. Oh, das ist schon ziemlich groß. Mir ist es noch, also es gibt Menschen, die sagen, dass es Schulen gibt, die die gleiche Größe an Schüler haben. Also so riesengroß ist es nicht. Ne? Ja, nein, ich meine einfach für so ein Projekt aufzubauen. Also weil 2000 Leute eben müssen ja finanziert werden etc. Und ich sehe das jetzt einfach so. Ich bin ja auch tätig an einer Uni. Klar, die ist natürlich wesentlich größer, aber die wird vom Staat bezahlt und wenn ich dort immer wieder so die Zahlen sehe, wow. Das ist ja Wahnsinn, was so etwas kostet. Ja. Wir haben hier die Medizin, Humanmedizin, Zahnmedizin, das sind natürlich auch sehr, sehr teure Studiengänge, weil du einfach ganz viel Material brauchst, was dann zum Üben und Ausprobieren und für die Praxis und so weiter, das kostet einfach sehr viel. Dagegen sind so einfache, in Anführungszeichen, einfache Bücherstudiengänge relativ günstig, aber Medizin brauchen wir halt auch, ne? Gute Mediziner und Medizinerinnen auch vor allen Dingen. Mhm. Ja, kommen wir wieder zurück zur Ganzohr-Geschichte, weil sonst haben wir ein Problem mit unseren Hörern, weil wir ja schon letztes Mal mit Florian schon ausführlich über Schule gesprochen haben bei der Podcasting. Und werden wir sicher in Zukunft noch mehrfach, stelle ich gerade fest. aber ihr bildet ja im Prinzip auch ein Podcast-Cluster. Einfach jetzt nicht regional orientiert, sondern themenorientiert. Ja, könnte man so sagen. Also diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die haben sich halt da, oder ein Teil der Leute hat sich da halt getroffen. Könnte man so sagen, dass man da ein thematisch Cluster aufmacht. Wobei die Grenzen, da bin ich ganz beim Jörg, dass die Grenzen sehr, sehr fließend sind. Also da wird auch niemand irgendwie zur Tür gewiesen, weil er nicht das richtige Label auf seinem Podcast hat oder so. Also das war relativ lockeres Treffen. Vielleicht kann ich mal kurz die Liste nennen derer, die da waren. Also methodisch inkorrekt war da der Modellansatz, die Zeit für Wissenschaft aus Innsbruck übrigens, wir hatten eine Teilnehmerin aus Österreich, der Omega-Tau-Podcast war da, Inside Medicine, das ist ein gar nicht so bekannter, aber im Werden begriffender kleiner Medizin-Podcast und dann war noch das Open Science Radio da und als besondere Teilnehmer der Detlef Breitenbach und Sven Gätke, die etwa in Mitte 2015 einen Wissenschaftspodcast starten wollen. Detlef Breitenbach kennt man wahrscheinlich auf Twitter unter dem Handle BlackMac42, der macht da jeden Tag per 20 Wissenschaftsmeldungen, falls man da schon mal was von gehört hat. Also die haben da mehr oder weniger alle an einem Tisch gesessen und dabei war noch der Alexander Knickmeier. Der Alexander Knickmeier ist der Kopf, der hinter dieser Umfrage Podcasting 2014 gestanden hat oder noch steht, was ja auch schon mal vor 3 Folgen oder so Thema hier im Magazin gewesen ist. Ne? Ja, die waren dann halt da und haben sich erstmal beschnuppert, kennengelernt und ich hatte ein bisschen Angst und die Angst wurde auch geteilt. Also der Nicolas Wörl von Methodisch Inkorrekt, der hat mit mir gemeinsam so die Vorplanung so gemacht. Und wir haben so ein bisschen die Angst gehabt, dass die Leute zusammenkommen und es ist einfach nur so ein, ja, es ist ganz nett, dass man mal da war, aber es kommt irgendwie nichts dabei raus, was man hinterher ja auch mal anderen Leuten zeigen kann oder dass man sagen kann, so, wir haben uns getroffen und das besprochen und das ist das Ergebnis oder so. Also so ein bisschen was konservieren wollten wir eigentlich und da war die Idee geboren, oh, da machen wir doch auch eine Podcast-Aufnahme, Da stand Potsdok zum Beispiel Pate, wo, wie der Jörg ja wahrscheinlich auch sich gut erinnern kann, die Begrüßungsrunde und auch so ein Feedbackgespräch oder das abendliche Feedback am ersten Tag ja auch als Podcast aufgezeichnet wurde und wie ich finde, eine gute Erinnerung eben auch gibt an das, was da abgelaufen ist. Und ich finde auch vorweg, dass man sich kennengelernt hat. Also das fand ich richtig. Ja, das war auch eine, also man gut, das muss man ja nicht unbedingt als Podcast machen, aber die Art und Weise, sich da in Kurzform vorzustellen, ist dann eben auch für Hörer möglicherweise interessant. Und jemand, den man sonst aus einem formatierten Rahmen kennt, zum Beispiel Omega Tau Podcast, da kriegt man die beiden Protagonisten eben immer nur in ihrem Format. Die lernt man dann wiederum auch nochmal etwas auf eine andere Art und Weise kennen. Also da war die Idee geboren, wir begleiten das mit einem Podcast. Und dann gab es aber relativ kurzfristig Absagen von Leuten, die sehr gerne dabei gewesen wären. Und dann war die Idee, Mensch, können wir das nicht auch streamen? Dann können die das von zu Hause mithören. Und das hatte ich ja, glaube ich, in der Ankündigung schon gesagt hier. Das Angebot, was wir jetzt gerade selber auch nutzen, Rede mit, hat dann ganz toll den Stream ermöglicht für den Tag und so haben wir das dann auch gleich gestreamt. Dann haben wir aber nicht nur die Begrüßungsrunde und die Feedbackrunde gestreamt, sondern im Prinzip auch die drei Vorträge, die gemacht wurden und die Diskussion. Also im Grunde war der ganze Tag dann gestreamt. Das war so mehr oder weniger, hat sich das so ergeben und hat so eine eigene Dynamik bekommen, dass wir das halt so gemacht haben. Und wo ich gerade schon sage, die Aufzeichnungen, die kann man inzwischen auch nachhören. Jedenfalls 3 von 5 Episoden sind erschienen. Da kann ich kurz Eigenwerbung machen für Radio Mononet. Da findet man die. Und so wie ich gerade gehört habe, hat der Jörg zum Beispiel ja auch mal schon reingehört. Nicht wahr, Jörg? Ja, ich habe das mit dem Alexander habe ich gehört. Das war sehr interessant, was der bei seiner Umfrage da so rausgefunden hat. Also das hat mich nicht losgelassen. Ich habe es morgens auf dem Weg zum Brötchen holen und dann beim Frühstück gehört. Und meine Frau, die fand das natürlich greiselig. Ich sag, nee, ich kann das, ich muss das hören. Das geht nicht. Ja, also das hat mich vielleicht gefesselt. Ja, da vielleicht ganz kurz. Der Alexander Knickmeier hat eine an der Fachhochschule Münster hat er einen Kurs für jetzt habe ich den Namen vergessen. Das sind Leute, die also technische Informatik oder Marketinginformatik, Betrieb Marketing, danke. Marketing. Und die machen regelmäßig in dem Seminar machen die dann so solche Fragen, bearbeiten die solche Fragestellungen und in dem Fall hat er einfach gesagt, ja, lass uns doch mal dieses neue Phänomen Podcast untersuchen, auch insbesondere aus dem Aspekt hinterher der Finanzierung des Marketings, was kann man denn da machen und kann man damit überhaupt Geld verdienen und so. Und da haben die entsprechend ihren Fragebogen aufgebaut. Und daraus hat uns der Alexander Knickmeier so die ersten ganz warmen Daten erzählt, die eigentlich noch in die Hausarbeiten der Studierenden gehören. Und er hat auch nicht alles verraten können, weil sonst hätte er ja die Arbeit für die Studis gemacht. Das wollte er nicht. Aber was er uns erzählen konnte, das war schon ziemlich spannend. Ja, also ich habe das Ganze von A bis Z live mitgehört, obwohl ich ja eigentlich arbeiten habe. Hey, du warst auch derjenige. Auch schön, das ist schön. Die Studenten haben mir auch zum Teil ein bisschen komisch angeschaut, wieso, dass es an diesem Tag so viele Gruppenarbeiten gab. Ja, weil ich keine Zeit hatte. So, nee, es hat alles sauber geklappt und ich habe alles durchgehört. Und Alexander Knickemeier fand ich extrem interessant, eben die ersten Inputs, die er gebraucht hat. Und Alexander war ja auch schon mal bei uns hier zu Gast, wo er das Ganze vorgestellt hat. Und er hat hoch und heilig versprochen, und Alexander, falls du uns zuhörst, und das nehme ich mal an, im November wollen wir dich unbedingt wieder da haben, weil das ist auch extrem vielversprechend. So die, was ich schon rein aus den ersten Ergebnissen rausgehört habe, fand ich total spannend und auch zum Nachhören unbedingt. Eins muss ich vielleicht noch kurz sagen, du hast vorher Detlef erwähnt. Ich muss einfach, das ist so der richtige Moment, um da etwas zu sagen, weil ich schon lange will, weil Detlef retweetet uns immer wieder. Und da möchte ich mich einfach mal bei Detlef unheimlich bedanken. Ja. Das ist schön. Nur, dass das auch gut ist. Der freut sich auch immer sehr über Feedback. Also das hat er uns auch gesagt. Also er boostet ja sehr viel in die Welt hinaus und er freut sich über jede Rückmeldung, die er bekommt. Also ich denke, das wird ihn richtig, auch nochmal richtig freuen, ja. Ja, und vor allem macht er nicht einfach nur ein Read, sondern er formuliert das auch noch um, was bei meinen Beats sehr wichtig ist. Und ich bin jedes Mal fast neidisch, wie gut das er, was er aus meinen Tweets nachher macht. Also wirklich top. Ja. Aber jetzt zurück zu der Live-Übertragung. Ich war erstaunt über die Qualität. Oh, schön. Das höre ich gerne. Ich war wirklich am Rand dessen, was ich hier so technisch mehr oder weniger alleine noch hinkriegte, habe ein bisschen rotiert und dann ging zwischendurch Mikro kaputt und so weiter. Aber ich freue mich zu hören, dass die Qualität so war, dass man so gut hören konnte. Ja. Also alle hat man sehr gut verstanden, außer der, also nicht Nikolas, sondern sein Partner. Ich habe den Reinhard Remford. Aber das lag nicht an der Technik. Das lag nicht an der Technik und es hat fast geschmerzt, ihm zuzuhören. Also nicht, weil es nicht schön war oder sowas, aber ich habe das so richtig nachfühlen können, wie er, vielleicht für die Hörer, er war stockheiser. Und mir hat das richtig im Hals wehgetan, ihm zuzuhören. Ja, ja. Aber er hat sich schon zwei, dreimal tatsächlich dann auch noch eingebracht, obwohl er eigentlich nicht konnte. Also das fand ich sehr, sehr nett. Ja, es war eine ganz vergnügliche Runde. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also das müsste man nochmal in der Nachschau sehen, ob wir uns nicht zu formalisiert haben. Also dieses Dauerstreaming, das hat natürlich auch in den Köpfen, glaube ich, ein bisschen was gemacht, dass man vielleicht auch ein bisschen weniger locker formuliert hat, weil man ja genau wusste, da hören ganz viele Leute oder können potenziell ganz viele Leute mithören. Man redet dann doch nochmal anders, wenn keine Mikros an sind. Andererseits gibt das aber auch so einen gewissen Kick, weil man eben, dann ist ja Podcaster und wenn das Mikro an ist, dann geht irgendwie auch nochmal so ein bisschen Adrenalin hoch. Das hat dem Ganzen auch noch ein bisschen einen gewissen Kick gegeben. Ich bin in der Nachbewertung noch nicht so ganz schlüssig mit mir, ob ich das auf diese Art und Weise nochmal machen würde oder vielleicht doch ein bisschen anders. Da bin ich mal sehr gespannt auf die Meinung von dem Nicolas Wörl, der aber im Moment im Ausland ist und deswegen für eine Nachbetrachtung gerade nicht greifbar ist. Aber den werde ich mir auch nochmal schnappen und dann mal mit dem darüber reden. Also wenn du gerade beim Thema Nachbetrachtung darf man das schon sagen, dass wir das offiziell bei uns planen? Das haben wir ja schon zumindest, sagen wir mal so grob, geplant, ohne dass wir jetzt einen Termin schon haben. Wir würden das gerne nochmal besprechen und wenn die Podunion sich dafür interessiert, gerne auch hier. Ja klar, unbedingt. Also ich denke ich mir so ausführlich nochmal vor allem auf den Inhalt einzugehen, weil ich war mit euch nicht überall einverstanden. Und also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen eine Tendenz gibt. Ich verstehe absolut, dass ihr als Wissenschaftspodcast natürlich spezielle Ansprüche habt an das Medium-Podcast. Und das finde ich auch gut. Spezielle? Welche spezielle meinst du? Wir wollen nicht zu sehr inhaltlich werden, aber das würde mich jetzt interessieren. Also der Input zum Beispiel fand ich extrem gut, wo ihr sagtet, ja, so bei den einzelnen Kapiteln da mit Hashtags arbeiten zu können, damit man eben besser suchen kann. Also dass wenn du etwas über, keine Ahnung, über Atome suchst, dass du die Kapitel über die verschiedenen Podcasts findest, die sich um das Thema befassen. Und das fand ich eine sehr gute Idee. Und das Einzige, was ich nicht gut daran fand, ist, ich hatte immer irgendwo das Gefühl, dass ihr euch so ein bisschen abkapselt. Weil das ist doch ein Anspruch, wo ein Tech-Podcast zum Beispiel genauso hält. Natürlich. Ja. Ja. Also weil wenn du iPhone 6 suchst oder jetzt ganz aktuell, weil die Hörer müssen wissen, im Moment läuft gerade Apples Livestream, iPad Air, dann bekommst du gleich über die verschiedenen Podcasts die einzelnen Kapiteln. Und wenn wir uns ein bisschen von View lösen, also als Podcast und auch als Hörer, von ganzen Podcasts und Podcasts folgen, sondern mehr uns auf den Inhalt den zugänglich machen können. Und das kannst du ja so, finde ich das eine super Idee. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das dass diese Ideen schon an anderen Stellen auch schon mal genannt worden sind. Also allein dieses Meta-Ebene-Thema oder Quatsch, das Metadaten-Thema ist ja ein Thema der Meta-Ebene, also quasi von Tim Pritlove und der Potlove-Idee, dass man also eine sehr gute Verschlagwortung hinbekommt, sodass eben auch Audio-Content durchsuchbar wird. Das ist ja, glaube ich, der Grundgedanke, der dahinter steht. Ja, das ist jetzt gesagt worden, beispielhaft am Thema Wissenschaft, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein exklusiver Bedarf für Wissenschaftspodcasts sind. Wobei ich persönlich habe ja schon Schwierigkeiten mit der Definition Wissenschaftspodcast. Wenn ich mich mit einem Wissenschaftler über dessen Arbeit unterhalte und möchte den zum Beispiel vorstellen, ist das dann ein Wissenschaftspodcast oder ist das, ich bin mir da gar nicht so genau sicher. Ich glaube, das geht eben so gar nicht, weil wir haben ja eben auch mit Alexander Knickemeier gesprochen, also der war ja bei uns zu Gast. Wir sind ja wegen dem nicht unbedingt ein Wissenschaftspodcast. Ja. Aber eigentlich müsste er trotzdem so suchbar sein. Also, ja. Also ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich finde es aber wichtig, dass sich die Wissenschaftspodcasts untereinander treffen, weil ich verstehe absolut, dass natürlich dort ein spezielle Bedürfnisse da drin sind, um eben so Wissen vermitteln zu können. Also solches Fachwissen. Eben, es gab so in der Diskussion, die ihr hattet an der Ganzohr, Geschichten, eben, wie sieht es mit der Publikation aus? Also wenn eine Doktorarbeit als Beispiel publiziert wird über einen Podcast, gilt das als fachlich... Ist das zitierfähig, ne? Genau, also das finde ich natürlich eine total spannende Frage grundsätzlich, oder? Kann das ein bei Paper nicht ersetzen, aber kann das dann auch für die Reputation zählen? Ja. Kann man das in seine Vita reinschreiben, wo man normalerweise immer reinschreibt, ich habe den Artikel geschrieben, ich habe hier das Kapitel im Fachbuch. Jetzt kommt noch niemand auf die Idee, da Podcasts reinzuschreiben. Genau, ne? Das wäre dann mal wirklich so. Oder ist das eher so, das ist so ein Feierabendspiel, Spielwiese, das zählt nicht. Oder sagt man, das ist genau so eine Daseinsberechtigung. Das ist ein Medium wie jedes andere auch. Ja, genau, das Medium wie jedes andere auch, genau. Das ist interessant, das ist wirklich eine interessante Frage. Und dazu wäre Florian Freistetter hatte mal einen Blogbeitrag verfasst, der nannte sich Schadet Öffentlichkeitsarbeit der wissenschaftlichen Karriere. Da hatte er diskutiert, ob es dem Renommee schadet, wenn ich mich in die Öffentlichkeit stelle und über das erzähle, also quasi allgemeinverständlich über das erzähle, was ich tue, schade ich mir dann sozusagen selber als Wissenschaftler, weil ich... Hat es dem Lesch geschadet? Ja, das ist eine Frage, genau. Wird er denn von seiner Community noch anerkannt? Oder sagt die ja, der ist jetzt quasi für das normale Volk da und der ist nicht mehr den können wir nicht mehr auf eine Fachkonferenz einladen oder so. Das wurde da so hin und her diskutiert. Endgültiges Statement kann ich da überhaupt nicht ziehen, aber allein der Gedanke, dass man durch Öffentlichkeitsarbeit Renommee verlieren könnte, der ist so befremdlich für mich, dass ich da wirklich ein Problem habe, das zu schlucken. Aber die Argumentation ist nicht ganz ohne, also das hat schon was. Mhm. Also man kann das nachvollziehen irgendwie. Ja, sowas haben wir da halt besprochen und natürlich, es wurden so spontane Ideen diskutiert, wie zum Beispiel eben dieses Verschlagworten oder ob man ein gemeinsames Portal auf YouTube macht, um mehr Menschen zu erreichen, weil ein interessantes Statement, man könnte mehr Hörer haben, wenn nur die sich für das interessieren, was man da macht, davon wüssten, dass es Podcasts gibt. Das betrifft aber auch wiederum alle. Das ist jetzt nicht nur ein Wissenschaftspodcast-Problem. Aber das ist sicher richtig, aber ich finde YouTube der falsche Weg dazu. Warum? Ja, du siehst, also ich befasse mich sehr intensiv, so in letzter Zeit versuche das ein bisschen herauszufinden, wie das mit, ob es sinnvoll ist, für einen Audio-Podcast einen YouTube-Ableger zu machen. Ist ja relativ simpel. Ja? Genau, das wurde diskutiert auch. Mhm. Und ich finde es grundsätzlich, ich würde das jedem empfehlen, das zu tun. Nur bringen, nutzen, den halte ich für sehr, sehr klein. Weil wenn du siehst, wie viele Leute, und ich bin jetzt über diverse Podcasts, habe ich nachgeschaut, und du siehst ja bei YouTube so wunderschön, wie viele Leute das anhören. Hey, das ist für YouTube-Verhältnisse in einem Bereich, der ist lachhaft. Und ich glaube nicht, dass du so eine weil du machst das Ganze ja um eine Menge, also neue Leute Hörer zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass du so neue Hörer bekommst. Ausgenommen, und ich mache das ja auch mit dem Dampfcast, und auch da hatten wir uns mehr gehofft, und aus dem Grund heraus, weil die Dampfer-Community ist sehr stark YouTube-orientiert. Und die ist dort riesengroß, weil natürlich die ganzen technischen Dinge videomäßig vorgestellt werden. Und wir dachten auch so, dass wir dort ein bisschen mehr Leute reinbekommen auf das Audioformat, weil das Audioformat ist neu in der Dampfer-Szene. Und das funktioniert irgendwo nicht. Also ich glaube immer weniger daran, dass das funktionieren kann, aus dem Grund heraus, das sind zwei total unterschiedliche Medien. Ja, dass der Reiz an der Sache ist, wahrscheinlich überhaupt jemanden zu den Podcasts zu holen, der eigentlich auf YouTube nur Videos schaut. Und wenn da nur 2, 3 sind, die du mitziehst, klar, und du hast keine Arbeit, dank Auphonic, also schönen Gruß an unseren Georg. Das ist wirklich gar kein Problem. Ich selber hab's auch noch nicht gemacht, aber ich spiele echt extrem mit dem Gedanken und werde das die Tage tun, weil es keine Mehrarbeit ist halt. Ne? Nein, ich sage ja, ich würde es absolut empfehlen, jedem das zu tun. Nur als die Möglichkeit oder die Hoffnung, dass man so Massen reinbekommt, das glaube ich, ist nicht der Fall. Ja, das wurde auch berichtet, genau, ja. Also wir haben einen Fall erzählt bekommen vom Podstock auch, dass da jemand über bei YouTube Kochvideos gesucht und ist dabei auf den Podcast vom Kulinarikast gestoßen und ist darüber dann zum Kulinarikast-Hörer geworden und darüber dann zum Podcast-Hörer überhaupt. Also ist jetzt ein begeisterter Podcast-Hörer, war aber auch vorher schon Hörbuchhörer, Hörspielhörer und so weiter. Also er war hatte sowieso einen Sinn fürs Hören, von daher hat ihm das dann sozusagen nur eine Brücke gebaut. Mhm. Solche Leute kann man natürlich dann auch über YouTube eventuell einfangen. Oder das ist das Beispiel, genau. Ja. Ja, super. Ich bin ja der Meinung, dass nicht, dass man mit Podcast viele Leute erreicht, sondern dass man aufmerksam machen kann, dass es Podcasts gibt. Das geht einfach nicht an die große Masse. Das bleibt einfach in so einer kleinen Nische. Es sind ganz, ganz viele kleine Nischen, die nebeneinander existieren. Also diese Podcasts, diese kleinen Podcasts, die in Summe zwar viele Leute erreichen, auch viele unterschiedliche Leute erreichen. Und wenn man überlegt, ich war mal auf einem Podcaster-Treffen das ist schon ein bisschen länger her, das war in München, Nisch nannte sich das, 2011 war das. Und da waren, glaube ich, 150 Leute anwesend und die haben, glaube ich, 5 Millionen Hörer erreicht, weil alle unterschiedliche Hörer eben erreicht haben, ne, durch ihre Vielfältigkeit. Um das bekannter zu machen, ist meiner Meinung nach das Internet oder hier, sei es die Plattform Podcast, also die verschiedenen Verzeichnisse wie iTunes oder so oder Hörsuppe oder, ja, oder Podcast.de oder was es da alles gibt, glaube ich, der falsche Weg, weil die gibt es jetzt auch schon lange und irgendwie, es gibt Leute, die haben mit iTunes nichts am Hut. Ich habe nämlich heute zum Beispiel von einer Arbeitskollegin gehört, ja, iTunes, nee, keine Ahnung, sie hat ja keinen Apple-Rechner. Dass es das auf dem Windows gibt, das checkt sie nicht. Ich glaube, den muss man klar machen, dass man einfach jetzt mit der heutigen Technik, mit einem Smartphone einfach hingehen kann und am besten auf einen Knopf drückt und dann ist die Sache erledigt und ich höre dann jede Folge. Ich muss dann nur noch in die App reingehen und ich glaube, da geht der Tim Pritloff mit seinem Subscribe-Button zum Beispiel einen ganz guten Weg, um das verständlicher zu machen, aber meiner Meinung nach ist dieses in seinem eigenen Umfeld erstmal klar machen, was sind Podcasts überhaupt und dann halt auch dafür zu werben, ne, aus seinem Podcast eine Marke zu machen und die dann auch zu, ich sag jetzt nicht marketingtechnisch oder so oder irgendwas zu verkaufen, sondern einfach nur eine Marke draus zu machen und zu sagen, hier, das ist ein Podcast, das kannst du dir anhören, du brauchst bloß den Knopf drücken und dann kannst du es dir anhören, egal ob du jetzt auf Facebook bist, auf Twitter oder nur über den Browser auf die Internetseite und das dann halt direkt den Leuten in die Hand drücken mit einem Flyer oder irgendwas, dass du jetzt sagst, das ist ein Podcast. Machst du denn sowas, Stevie? Ich meine, wir kommen jetzt ein bisschen von dem, ja, von dem Martin gerade, aber machst du das am Merchandise-Stand zum Beispiel? Metal Franconia, so zum, nur als Beispiel, da könnte man doch sowas hinlegen. Ja, ja, klar. Oder? Also in meinem Umfeld, so bei Konzerten und so weiter, da mache ich das jetzt schon, aber ich will den Fokus da noch mehr drauf setzen, um wirklich riesengroß hinzuschreiben, das ist ein Podcast und nicht zu sagen, Podcast XY, Podcast XY, das geht unter der Masse unter, die Leute wissen nicht, was es ist und beschäftigen sich nicht damit. Ja, habe ich schon mal gehört, aber auch nee, keine Ahnung. Irgendwie das interessanter zu machen, dass man sagt, ah, da muss ich hin. Und ich weiß nicht, ob die Leute dann so oder so, die sich jetzt mit Podcasts beschäftigen wollen, dass die nicht so oder so einen Weg finden, wie sie sich die anhören oder das nicht eh schon wissen, wie das geht. Und die sich dafür nicht interessieren, dass die im Großen und Ganzen, ich verliere jetzt ein bisschen den Faden und ich schweife jetzt ein wenig aus, aber dass für die Leute das sowieso nichts ist, Podcasts zu hören, oder? Versteht ihr, was ich meine? Ja, ob es für die nichts ist, Podcasts zu hören, bin ich jetzt nicht so sicher, weil ich stelle immer wieder fest, dass es sehr viele Leute gibt, die das Medium eigentlich nicht kennen oder einfach nur kennen über die Zweitverwerter. Und aber nachher, wenn man es ihnen erklärt oder eben zeigt, eigentlich noch fasziniert sind vom klassischen Podcast, also Private Podcast. Und ich denke mir auch, der einzige Weg ist es im Prinzip, möglichst vielfältig zu produzieren. Das heißt, also umso mehr vielfältigere Podcasts, das wir haben, umso besser, weil dort gibt es wieder eine Mund-zu-Mund-Propaganda und so kommen wieder neue Leute dazu, die entdecken das Medium mal an sich und entdecken so auch wieder ihre Podcasts, die sie nachher im Endeffekt faszinieren. Darum finde ich es wichtig, dass in einem Podcast grundsätzlich andere Podcasts empfohlen werden, so stark wie irgend möglich. Weil so kommen die Leute, entdecken, ah, das gibt's ja, das ist jetzt nicht nur dieser Podcast, ah, da gibt's noch mehr. Oder? Und ich denke mir natürlich, gerade für die ganze Podcast-Szene sind gerade für die Wissenschaftspodcasts natürlich extrem wichtig. Aus dem Grund heraus, weil gerade zur Wissenschaft, wie konsumierst du heute Wissenschaft? Entweder an der Uni oder du ziehst dir riesige Bücher runter. Das sind aber die einzigen Möglichkeiten. Oder du schaust dir eben Lash im TV an. Und gerade das Audio finde ich das ideale Medium für Wissenschaftsgeschichten. Also man sieht das ja gerade bei allen Podcasts, die du jetzt da aufgezählt hast. Ich höre die unheimlich gerne, weil auch wenn ich überhaupt nichts am Hut habe mit Wissenschaft, aber ja, wenn ich methodisch inkorrekt höre, ich finde das einfach total interessant, weil ich trotzdem immer wieder etwas lerne. Und vor allem, ich kann das nebenbei. Also ich muss mich nicht darauf konzentrieren, ich kann auch nicht die Ausrede bringen, ich habe keine Zeit oder sonst irgendwas, sondern ich höre das einfach. Und irgendwas bleibt hängen. Ja, irgendein physikalischer Test, den sie gemacht haben und sonst irgendwas. Und so lernen zu können, finde ich total ideal. Also ich finde, das Medium Podcast ist im Prinzip für Wissenschaft gemacht eigentlich. Das heißt nicht, dass wir alle anderen jetzt aufhören. Klar machen wir. Ja. Würde ich nicht. Alle anderen braucht's auch. Ich hol schon mal das Feuerzeug und. Nein, aber ich denke mir, das könnte sehr, sehr viele Leute, neue Leute, die das Medium bis jetzt nicht kennen, eben neu begeistern für dieses Medium. Darum finde ich das ja ideal, wenn da. Ja, natürlich. Und ich glaube, YouTube als Videoplattform, eigentliche Videoplattform, bietet sich ja eigentlich dafür genau an, weil du da eben diese Videoconsumer-Only-Leute da reinholen kannst. Das Problem ist nur wiederum für einen Podcaster bei YouTube, so denke ich, die Geduld. YouTube ist eine Plattform, die braucht unheimlich viel Geduld. Ich mache jetzt seit, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren YouTube-Videos, sorry, nebenbei. Und klar, natürlich habe da zwei Kanäle. Einmal dieses Apfeleimer TV ist allerdings wiederum eine Kooperation mit apfeleimer.de. Eben klar, was mein Thema Technik und so weiter. Der hat, glaube ich, 498 Abonnenten erreicht. Also ja, für die Zeit, in der ich bei YouTube bin, eine relativ breite Masse. Und wiederum mein eigentlicher kleiner privater Blödel-Account, wo ich eben auch die so Produkt-Reviews und sowas reinknall, der hat wie viel? Moment, schau schnell. Der befindet sich aktuell bei 21 Abonnenten. Bedeutet aber wiederum nicht, dass es die einzigsten Leute sind, die zugucken. Ja, und wenn du Scrollflow, mein Technik-Podcast, hat beispielsweise seit heute Morgen auch einen YouTube-Kanal, es ist aber natürlich noch kein einziges Video oben, weil ich der Meinung bin, wenn ein Podcaster auf YouTube irgendwas versucht, sollte man das auf jeden Fall visuell irgendwie versuchen einzufangen. Und wenn es nur mit der integrierten FaceTime-Kamera ist bei Mac oder einer, keine Ahnung, Logitech-Webcam am normalen PC. Also ich glaube, so spricht man die Leute dort eher an auf das Thema Podcast. Da gebe ich dir hundertprozentig recht und darum würde ich es auch jedem Podcaster empfehlen. Nur im Sinne von Ganzohr, im Sinne von man bekommt so mehr Leute, glaube ich es eben nicht. Ja, du bekommst vielleicht 2-3 Leute zusätzlich, kein Problem, aber du nicht an Masse. Also nicht das Gefühl haben, weil sehr viele Leute haben das Gefühl, ja, da gibt es YouTuber, die haben 2 Millionen Zuschauer und oder 15 Millionen, die holen wir uns jetzt ab. Leute, nee, geht nicht. Ja. Nee, das ist aber so ein Wunschdenken. Aber das ist auch bei jedem Neueinsteiger bei YouTube generell, nicht nur für Podcaster, für jeden Wunschdenken. Die fangen da an und denken, die Firmen schmeißen dir Produkte hinterher. Deswegen, das ist so eigentlich so die Hauptgrundintention vieler Leute, die das machen und meistens natürlich Kiddies. Sorry, dass ich das jetzt so krass sage, aber da kriege ich eben so einen Hals. Ne? Da geht's nicht um Aufklärung oder um Beratung, sondern das ist einfach nur so Bom, reingeknallt, damit ich irgendwas geschenkt bekomme. Oder eben mich selbstdarstellerisch in einer breiten Masse präsentieren kann, die mich dann alle toll finden, weil ich ja geil bin. Ne? Also so die Einstellung ist total falsch. Das muss man sich einfach mit Dauerhaftigkeit, also regelmäßig Videos uploaden und Aufwendigkeit im einzelnen Video natürlich auch irgendwo verdienen. Die rennen dir klar nicht die Tür ein. Dasselbe ist, wenn du morgen eine Bratwurstbude, was weiß ich, irgendwo aufmachst und kein Schwan weiß, dass du da bist. Denkst du, die rennen dir dann die Türe ein und wenn es die besten Bratwürste sind, hier frankenweit, ja, das kommt trotzdem kein Schwan. Ja, aber ich denke mir, das sind grundsätzlich 2 total verschiedene Medien mit unterschiedlichem Nutzen. Im Sinne von, weil gerade Wissenschaftspodcasts, wo ich erwarte, gehe ich jetzt davon aus, die sind relativ lange, weil es ist ein komplexes Thema grundsätzlich. Und dass ich als Nichtwissenschaftler das kapiere, brauche ich Zeit. Also das geht nicht innerhalb, also wer einen Wissenschaftspodcast mit 15 Minuten macht, ist bei mir schon mal unten durch. Geht nicht. Keine Ahnung, ob es das gibt, also ich möchte da niemanden beleidigen. Aber ja, weil in 15 Minuten habe ich nichts kapiert. Sternengeschichten, oder nicht? Von Florian, ja, genau, die sind ungefähr so lang. Ja, die richtig. Sind ungefähr so lang. Ja gut, aber dort funktioniert es. Also das ist die große Ausnahme, weil den höre ich auch und finde es sehr gut. Aber und für mich ist der Audio-Podcast, für mich ist das, wenn ich es vergleiche mit Essen, ist das eben nicht Fast Food, sondern Slow Food. Also dort, wo man sich eben Zeit nimmt und das geht lange und ausführlich und ich mag überhaupt keine Podcasts, wo ein Thema nicht abgeschlossen wird, sondern man muss sich Zeit nehmen. Und das funktioniert beim Audio und bei Video funktioniert das überhaupt nicht. Und darum sind es für mich 2 verschiedene Geschichten. Also ich kann mir vorstellen, dass man ein Thema, egal was es ist, ausführlich in einem Audio-Podcast bespricht, aber vielleicht über das gleiche Thema einen relativ kurzen Video macht, weil man eben etwas darstellen muss, weil du kannst nicht alles beschreiben. Gewisse Dinge funktionieren eben nur mit Bild und Video. Und darum sind es 2 verschiedene Dinge. Und die miteinander zu verknüpfen, finde ich immer gefährlich. Es kommt wiederum auf den Versuch an. Weißt du, wenn ich mir so die Hörerzahlen beispielsweise vom Technik-Podcast Nummer Uno, würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten, Bits und so anhöre oder anschaue und sehe dann die YouTube Mitschnitte, die Timo ja regelmäßig raushaut. Mhm. Also du siehst ja klar, der spricht da zwar auch eine Zielgruppe an, aber wie viele von denen wiederum klicken vielleicht extra auf YouTube, um einfach mal kostenlos eben das Bild auch mal zu den Gesichtern zu haben? Und wie viele wiederum gehen hin, schauen sich super Technikvideo an und Blödelei und Gruppengespräch und klicken dann, ah ja, interessanter Podcast und ne? Also wisst ihr, was ich meine? Wie viel siedeln von Video auf Audio und wie viel von Audio ist einfach so wo separate Schiene auf Video? Ich glaube, sehr wenige. Mein Gefühl, ich kann total daneben liegen und ich würde auch sagen, hey, es wäre toll, wenn ich falsch liege. Aber meine Erfahrung sind, dass das sehr wenige sind. Ja, natürlich sind es wenige. Also, muss man gar nicht rumdiskutieren. Sind nicht im Allgemeinen auch im Vergleich zu anderen Medien, die Podcast-Hörer oder die so viele Leute wie jetzt diesen Podcast hören, sind es nicht im Grunde genommen auch wenige im Vergleich zu anderen Medien? Also selbst wenn es jetzt nur 3 sind, hast du wieder 3 dazu gewonnen, wo dann einer vielleicht sich denkt, hey, ich steige in den Podcast mit ein oder ich mache selber einen Podcast. Und vielleicht hat dann genau dieser eine, der an einem Tag auf YouTube war und hat sich dieses Video angeguckt, vielleicht die zündende Idee, wie man das besagte Gerät für die Hosentasche erfindet. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich meine, das gibt's ja schon, das Smartphone oder so. Ne? Aber es ist einfach, ich denke, die Großteil der Podcaster nutzen die Möglichkeiten über Auphonic und dann kann man es eigentlich mit rauspumpen ohne einen Mehraufwand. Nur wenn man dann dazu Videos produziert dazu noch arbeitet, dann wird's richtig aufwendig und zeitintensiv. Ich merke das ja selber bei meinem Podcast, den ich mit Video und Audio mache und mit Livestream und Live-Video und die ganze Geschichte. Das ist richtig, richtig aufwendig und ich brauche da auch richtig lange für die Veröffentlichung. Und auch wenn ich dann Video dazu noch mache, also das ist sehr aufwendig und ich würde eher sagen, naja, das Problem ist auch, dass bei YouTube auch keiner sich 2 Stunden lang einen Podcast anhört, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein Medium, wo man kurz Dinge konsumiert. Ich würde mal sagen, bis 20 Minuten und alles, was drüber hinausgeht, also wenn es jetzt ein Film ist, klar, oder eine Doku oder wie auch immer, aber alles, was über 20 Minuten hinausgeht, ist, da bricht die Aufmerksamkeitsspanne weg. Ist anders bei Audio, wenn du das auf dem Ohr hörst oder im Audio oder im Auto. Oder über Kopfhörer dann während der Autofahrt oder beim Putzen oder wie auch immer. Das ist was anderes. Wichtig ist das, wie immer, das nach außen zu tragen. Das ist immer wieder ein wichtiges Ding, dass die Leute mitkriegen, dass es das gibt. Und dann einen gewissen Anspruch an sich selber zu haben und dann zu sagen, okay, ich schaue jetzt, dass es sich nicht ganz scheiße anhört und dass die Themen, die da behandelt werden, einigermaßen gut rüberkommen, wie jetzt auch wichtig bei so einem Wissenschaftspodcast, ne? Dass das auch einer versteht wie ich jetzt, ne? Der jetzt nicht so Wirtschaft, ich muss immer auf mir selber rumhacken, dass auch die jetzt nichts mit der Materie zu tun haben, dass die das auch, die sich da aber dafür interessieren, dass die das dann auch verstehen können und daraus einfach das groß ins Internet stellen und zu sagen, hier, das ist Wissenschaftspodcast mit einem riesen Logo und zu sagen, hier, das ist das Ding, irgendwie aufmerksam darauf machen, dass es hier eine Marke gibt, weil wenn du sagst, oh ja, hier, das ist ein Wissenschaftspodcast, kannst du ja mal reinhören, wenn du willst, dann ist es einfach uninteressant für jetzt die Leute, die sich jetzt mit dem Thema Podcast jetzt nicht befasst haben, weil wenn du ein Podcaster bist, dann bist du im Allgemeinen offen sowieso für alle möglichen Podcasts. Ne, oder Podcast-Hörer, da kennst du das alles schon, aber es geht ja darum, wie erreicht man Leute, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben, ne, also die jetzt nicht wissen, was ein Podcast ist. Schwierig, schwierig, aber es wird besser, es wird deutlich besser. Zwar vor Jahren war das schlimmer, vor 5, 6 Jahren, wo man dann irgendwie WordPress noch mit allen größten Problemen installiert gekriegt hat und das wird alles besser. Ich und ich glaube, die Zeit kommt noch. Wir müssen da weiter dranbleiben und ich glaube, die große Zeit der Podcasts kommt noch. Das denke ich auf jeden Fall. Also ja. Es geht erst richtig los. Wir stecken total noch in den Kinderschuhen. Apropos ja. Kinderschuhen. Klingt, ja. Ja? Klingt nach einem guten Schlusswort für das Thema, ne? Es geht auch richtig los. Zack. Ja, geht's. Und ich wollte jetzt gerade in Sachen los etwas fragen im Sinne von, wann trefft ihr euch wieder? Weiß man das schon? Also die Wissenschaftspodcaster? Nein, wir haben jetzt überhaupt keinen weiteren Termin vereinbart. Also aus einigen Gesprächsbeiträgen wurde schon deutlich, dass das gewollt wäre, dass man sich nochmal wieder trifft, vielleicht im Jahresabstand, also dass man sagt, ein Ganzort 2015, das wurde tatsächlich auch genannt. Ob man das dann jetzt quasi nach 12 Monaten sich nochmal zusammensetzt und guckt, was hat sich denn eigentlich ergeben oder was hat sich verändert oder so, wie hat es sich entwickelt, das steht in den Sternen. Also das kann man machen. Wir hatten auch überlegt, dass man das dann vielleicht mal an einer anderen Universität macht oder so, aber das ist alles noch ungelegt. Nur einmal im Jahr für so etwas voranzubringen, nicht ein bisschen wenig? Da kommt drauf an, was man machen will. Also wenn man wirklich ein Erfahrungsaustauschtreffen machen will oder die Leute einfach mal kennenlernen möchte, dann reicht es eigentlich einmal im Jahr. Wenn man ein konkretes Projekt hat, was man vorantreiben will, dann ist einmal im Jahr natürlich sehr, sehr wenig. Dann wird es nicht auf die Beine kommen, denke ich. Ich hoffe vor allem, dass möglichst viele von den Wissenschaftspodcasts in Berlin sein werden, also ein Podlove Podcaster Workshop, weil ich denke mir, dort ist das richtige Forum genau, um dort eine Session zu machen, jetzt eben wegen den Metatags zum Beispiel. Ja. Und weil dort könnte man es eben auch gerade konkret umsetzen, respektive auch mit den diversen Podcatcher programmieren und natürlich auch mit dem Podlove-Team und natürlich mit den Shownotes schreiben etc. eben gerade durchdiskutieren und konkretisieren. Ja genau, ich denke auch, dass da die Stelle ist, also dieses Verschlagworten, dass das genau in dieses Podlove und auch Shownotes-Konzept und so weiter irgendwie da andocken sollte oder sich da einbringen sollte und nicht was Neues irgendwie erfinden. Also das, da liegt, glaube ich, kein Segen drin. Ja. Wir sind gespannt. Ich auch. Ja. Wir werden berichten, sobald wir mit Nikolas einen Termin gefunden haben. Und da wir noch nicht wissen, in welchem Format, also ob in das Podcasting oder im Magazin, wissen wir noch nicht genau. Dementsprechend werden wir es in beiden kommunizieren, wann es wo stattfinden wird. Na prima, das ist doch gut. Gut, dann schließen wir dieses Thema ab. Ganzort 2014. Es sei denn, es hat noch jemand eine konkrete Nachfrage, was ich aber jetzt nicht glaube in Anbetracht der Länge, die wir dem Thema gewidmet haben. Oder, meine Herren? Aha, gut. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema und das nennt sich Podcat. Die Podcat ist nämlich endlich da. Die Podcat ist eine App, also ein Podcatcher, wenn man so will, aber die legt besonders viel Wert auf Schönheit, gute Bedienbarkeit und wurde uns, ich sage uns, Jörg und mir, auf dem Podstock von der Jeanette, der Programmiererin, die diese App erschaffen hat, auch persönlich vorgestellt. Lustigerweise hat diese App schon, die gibt es schon seit 3 Jahren, aber sie wurde ursprünglich auf iOS, jetzt haut mich, ich bin kein iOS-Nutzer, iOS 5, glaube ich, entwickelt, dann kam irgendwann iOS 6, dann musste da angepasst werden, dann kam iOS 7, da musste wieder angepasst werden und jetzt ist sie gerade auf dem Markt und jetzt gibt es die ersten Probleme mit iOS 8. Also das scheint so ein, ich habe heute schon gesagt, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber es stimmt nicht, es ist ein Hase-und-Igel-Spiel, was zwischen der Jeanette als Programmiererin und iOS dort gespielt wird. Aber sie ist jetzt zumindest im Store endlich auch zum Download. Ich weiß jetzt keine näheren Details. Hat die jemand schon mal ausprobiert und auf seinem Gerät von euch? Also auf dem Gerät habe ich schon, aber das seit 2 Stunden. Also von Ausprobieren war noch nichts da. Das ist so der ganz, ganz heiße Scheiß. Also ich weiß, ich habe jetzt gerade eben davon gehört und bin natürlich, wie sich das gehört, im Flugmodus. Also sonst hätte ich es schon geholt wahrscheinlich. Ja, vorbildliches Verhalten für einen Podcaster, genau. Ja, ich kam heute Nachmittag nur eine Twitter-Meldung rein, dass es also wohl Probleme mit iOS 8 gibt. Und da habe ich nur gedacht, oh, das ist wirklich ein Kreuz für Programmiererinnen und Programmierer, die dann da irgendwas herstellen und dann ändert aber der der Betreiber sein Betriebssystem und dann passt das nicht mehr so richtig oder man bekommt noch Möglichkeiten geboten, die man gerne auch noch mitnehmen möchte und dann muss man da auch nochmal nachlegen. Hast du die Session mitbekommen, Jörg, in Podstock? Hast du das näher angeguckt? Ich leider nicht. Nein, ich auch nicht. Ich hatte hinterher mit Janet noch drüber gesprochen und fand das sehr interessant und habe gesagt, ich warte einfach mal, bis die App da ist und probiere dann. Mhm. Ja, die. Also sie hatte mir das kurz erklärt und so ein bisschen kurz gezeigt auch, aber nee, also so richtig drauf eingegangen sind wir nicht und ich habe den Vortrag nicht gehört. Eine Besonderheit, die ich erinnere, ist, dass es wohl möglich sein soll, wenn auch jetzt noch nicht in dieser Version, aber in einer der nächsten Versionen, dass man spontanen Audiokommentar aufzeichnen kann. Also dass man im Prinzip in dem Augenblick, wo das abspielt, anhalten kann, einen Audiokommentar einspielt und der wird dann wohl, wie auch immer, genau an die richtige Stelle, mit der richtigen Stelle verlinkt. Also das wäre dann sowas, was glaube ich auf Soundcloud schon eingerichtet ist, dann auch mal auf einer App. Das wäre, glaube ich, das die erste, die das wohl so umsetzt, glaube ich. Das kann ich noch berichten, das weiß ich halt. Ansonsten ist es ein total niedliches Design, also das ist so eine stilisierte Katze, die sich wegdreht und hat einen Kopfhörer auf und ist wo ganz für sich und möchte halt in Ruhe gelassen werden und Podcasts hören. Und das wollen wir ja eigentlich auch immer gerne. Ja, und also ich finde vor allem das User-Interface, also das konnte ich jetzt innerhalb von 15 Minuten angeschaut, die finde ich schon mal sehr aufgeräumt und sehr klar. Also es war mir sofort klar, wo was ist. Und das kann man nicht bei allen Podcatchern behaupten. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und eben, wenn Jeanette es schafft, doch da ein paar grundlegende Dinge einzubauen, die eben, ja, also die Zuhörer wissen, dass ich bin ein großer Verfechter der Podcatcher, weil ich finde, es gibt bis jetzt noch keinen einzigen Podcatcher, der nur im Ansatz brauchbar ist und ich bin da natürlich extrem gespannt, ob Jeanette als Podcasterin ein bisschen da mehr drauf eingeht und nicht einfach so den 0815 Podcatcher, den es zu Tausenden gibt und der nichts taugt, einfach nicht nachprogrammiert, sondern etwas besser macht. Und wenn sie eben solche Gedanken hat, wie Kommentarfunktion einzubauen, dann ist sie schon mal auf dem richtigen Weg. Und darum finde ich das extrem spannend, werde mir das sehr genau anschauen. Und so was ich gehört habe, Jörg, wird sie ja auch nächstens bei uns auftauchen, richtig? Ja, sie wollte mal ein bisschen was vorstellen hier von ihrer Software, genau. Oh, schön, das ist ja schön. Mhm. Wir werden das Ding also ausführlich austesten, dass wir auch ready sind, wenn Jeanette kommt. Um sie mit 100.000 Fragen zu bewerfen. Rico, weißt du, was du bezahlt hast? Also sie hatte uns gesagt, es wird etwa 4,50 Euro kosten. Liegt das so in dem Dreh? Ja, also im deutschen Store ist es für 4,99 Euro. Okay, also eine 5-Euro-App sozusagen. Ja. Nicht der kleinste Preis, aber ich denke, da bekommt man auch ordentlich was für. Nö, aber wenn du die anderen großen Podcatcher vergleichst, wo du also Instacast 60 Euro... Was? Also wenn du die Desktop-Version mitnimmst, okay. Ist natürlich nicht wirklich vergleichbar. Nee, und ja, also das finde ich absolut okay. Also der Preis, wenn sie was taugt, die App, finde ich absolut okay. Also beide, sowohl Instacast wie Podcat. Aber da muss sie was taugen. Und das macht mich momentan relativ sauer, wenn ich eine Geld ausgebe, egal wie viel, für einen Podcatcher und der nichts anderes macht als abstürzen, dann fühle ich mich verarscht. Entschuldigung. Die Absturz-App. Zu Recht. Aber du kannst ja mittlerweile auch Apps umtauschen, ja? Also das sollte mittlerweile auch gehen, habe ich gehört. Im Übrigen habe ich mir jetzt Podcat mal geleistet für 4,49 Euro, nicht für 4,99 Euro. Was haben wir von hier aus? Andere Preise. Sogar in Euro, nee, das gibt's ja nicht. Das könnte sein, dass du ein US, also ich bin jetzt nämlich auch gerade hier auf einer Seite und hier steht 4,99 US-Dollar und ich habe es aber auch für 4,49 gekauft. Also Euro. In der Schweiz ist alles ein bisschen teurer. Also ich ziehe jetzt definitiv nach Franken um. Verpackung und Versand kommt dann noch dazu. Ja, war es von Rico oder von der App? Nein, von der App, aber extra für die Schweiz, damit sie dann auch da heile ankommt. Könnte sein, okay. Könnte sein. Sehr schön. Habt ihr Maut für Downloads vielleicht? die Datenautobahn. Ja, also wir haben eine riesen Datenautobahn, wenn ich sie so mit euren vergleiche, aber es war mir bis jetzt nicht bewusst, dass wir da extra zahlen dafür. Bin immer davon ausgegangen, das ist günstiger als bei euch, aber scheinbar ist das nicht so. Schon wieder. Ja, dann haben wir der Podcat-App im Moment jetzt auch den Raum einge... ja, also sozusagen, wir haben das, wie nennt man das? Das Katzen, ja, Klo hergerichtet. Oh. Ja, dann, das ist doch das Wichtigste, dass die Katze sich wohlfühlt, ne? Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Oh, gab's doch mal einen Werbespruch, ne? Genau. Dann ich möchte vor allem die Hörer noch aufrufen, also es werden jetzt ja alle die Podcast ausprobieren. Bitte gebt Feedback, also und auch Fragen, die ihr habt oder sonst irgendwas. Wir sammeln das natürlich, dass wir Janet das natürlich alles stellen könnt und auch Erfahrungsberichte etc. Also so viel Input wie möglich über das Thema. Was ich noch fairerweise sagen muss, soweit ich weiß, ist sie die Einzige, die daran rumprogrammiert. Also auch ein bisschen besonnen sein, wenn das nicht sofort alles so klappt. Ja, also es ist eine frühe Version, muss man sagen. Ja, und wenn es da noch Probleme gibt, einfach schreiben, Kommentar geben und sie wird sich ransetzen. Aber wie gesagt, sie ist alleine und macht das nebenbei. Und es ist mit Sicherheit ein Herzensprojekt. Also wer da 3 Jahre Arbeit reinsteckt und dann mitbekommt, dass sein Betriebssystem gewechselt hat und dann wieder quasi das Ganze nochmal wieder von vorne anfängt. Also die ist schon einmal im App Store gewesen, musste dann wieder zurückgezogen werden, genau aus diesen Gründen. Und ist jetzt wieder reingekommen und sich davon nicht abschrecken lassen. Also das ist schon aller Ehren wert, finde ich. Also wenn man das dann, also das muss einfach ein Projekt sein. Ich kann es nicht anders, begreifen. Und es ist anzunehmen, nach diesem Riesenaufwand, den sie sich bis jetzt gemacht hat, dass sie da noch sehr viel reinstecken wird. Also darum bin ich großer Hoffnung, dass das Projekt was wird. Naja, die Optik verspricht ja schon mal viel. Also ja, ich finde, es ist richtig schön gestaltet. Ja. Also es sieht so auf den ersten Blick so aus, dass es zum ersten Mal einen Podcatcher gibt, den ich auch meiner Mutter, die ist 75, in die Hand drücken kann und sagen, schau, hier klicken, dann kannst du mich hören. Genau. Also es ist sehr selbsterklärend. Ja, da bin ich aber selber gespannt. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie mal so ein iPhone in die Hand kriege, wo man das installieren kann. Schön. Ja, ich bin so ein Windows-Benutzer. Ich bin von allen schönen Sachen abgeschnitten, muss mich mit Windows-Dingen abgeben. Wobei, da so ganz schlecht ist das auch nicht. Also da gibt's auch einiges, was funktioniert. Ich meine, trotz hier Mac und Apple-Welt und tralala, steht links nebendran für schöne Computer-Animationen und so weiter und so fort noch mein Windows-PC. Der leistet zurzeit auch noch seine Dienste. Also ganz verteufeln darf man, glaube ich, diese PCs auch nicht. Diese mir fremd gewordenen Dinger da. Und ab Windows 10 wird ja sowieso alles anders. Ja, das wird anders, das stimmt. Naja, da wollen wir mal gucken, was daraus wird. Gut, also der Podcast-App, alles Gute am Weg und möge sie wachsen und gedeihen und Janette glücklich machen. Janette glücklich machen. Janette, komm ich denn auf sowas? Dann sind wir durch mit den Themen, wenn ich das richtig sehe. Oder gibt's noch eine spontane Ergänzung aus der Runde? Nein, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Highlights. Wer hat uns denn ein Highlight anzubieten hier? Ich sehe etwas auf dem Trello-Board, aber da steht kein Name dabei. Wer hat denn hier das erste? Sieht gefährlich aus. Dann frag nochmal bitte an. Was hast du denn da mitgebracht? Ja, eigentlich wollte ich unter anderem eigentlich einen ganz anderen Podcast nehmen als Highlight, aber den muss man nicht vorstellen, weil der kennt jeder, dachte ich. Und jetzt bei der Umfrage bei unserer Pre-Show habe ich festgestellt, nee, scheinbar nicht, weil das absolute Highlight dieser Woche war natürlich auf jeden Fall Sendebewusstsein mit dem Pretlaff. Also er hat den Pretlaff interviewt und auch wenn jetzt Tim Pritlove nicht interessiert, auch trotzdem kann man sich den wirklich anhören, aus dem Grund heraus, während 3 Stunden wird erklärt so Tim seine Geschichte, wie er zum Podcasting kam. Und da er natürlich schon relativ lange dabei ist, ist das nichts anderes als die ganze deutsche Podcast-Geschichte. Ja, genau. Das ist einfach so. Und das ist wirklich sehr spannend gemacht. Wer sich jetzt sagt, 3 Stunden ist ja Wahnsinn. Nein, es ist viel zu kurz. Es wären nämlich eigentlich 2 Stunden. Weil so die 90er Jahre haben sie einfach ausgelassen. Aber Kommt vielleicht noch. Ich hoffe, sie machen eine zweite Ding. Also wer das noch nicht gehört hat, ein absolut wichtig, dass man sich das anhört. Wer so wissen will, wie in Deutschland oder eben in der deutschsprachigen Bereich das Podcasting entstanden ist etc. Unbedingt. Und für alle, die schon so über 40 sind und so weiter, ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen, ja, als sie das gehört haben, fanden sie aus, ja, ging mir genau auch so. Ja, genau so habe ich mit Computer angefangen. Ja, und genau so. Also man kann sich da sehr identifizieren für alle, die über 40 sind, für alle Jüngeren, die werden damit nicht viel anfangen können. Ihr müsstet in einen Store, um überhaupt programmieren lernen. Das geht ja schon mal gar nicht. Aber so war es halt früher. Wir haben so Computer gelernt. Aber das wollte ich euch gar nicht vorstellen. Nämlich ganz was anderes. Schön, dass du uns das nicht vorstellen wolltest. Dann haben wir jetzt auch nicht hingehört. Aber jetzt komm doch bitte zu deinem Highlight der Woche. Das mache ich ja nur so, dass ich nicht Shownotes dazu schreiben muss, weil für etwas, was ich nicht vorstelle, muss ich keine Shownotes. Der Rico, der ist mit allen Wassern gewaschen, wirklich. Nee, ein zweiter Podcast, der mir sehr Eindruck gemacht hat, diese Wochen war Metrolaut 22. Das ist der ominöse Podcast von John F. Nebel und Kalle Kornblum. Kornblum heißt er. Jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, das sind nicht die echten Namen. Jeder, der diesen Podcast kennt, weiß auch, wer dahinter steckt. Und das weiß man einfach. Wer ein bisschen Polit-Podcasts hört, erkennt die Stimmen sofort und weiß auch, wer das ist. Das Wesentliche dabei ist, sie hatten dieses Mal Matthias Monroy, denke ich, spricht man das aus, zu Gast. Der ist Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten und Autor bei netzpolitik.org. Und sie haben über das Flüchtlingswesen in Europa gesprochen. Also wie funktioniert das eigentlich? Wie sind die Abkommen der einzelnen Staaten etc.? Wie sieht das aus? Wie wird das organisiert? Und. Ist ein relativ langer Podcast. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie lange. Ich habe ihn bereits dreimal gehört, weil er ist extrem informativ und ich habe extrem viel gelernt, wie das Ganze funktioniert, weil dieser Matthias kennt sich da wirklich extrem gut bestens aus, wie das funktioniert, sowohl auf der politischen Ebene, auch wie das auf der Datenebene aussieht, weil ja die einzelnen Länder wollen ja die Daten austauschen und so weiter, dass die Asylanten nicht von einem Staat zum anderen können und. Und das hat auch sehr großen Einfluss auf uns und auf Datenschutz und so weiter, NSA etc., BND und so weiter und so fort. Also ein Podcast, den muss man gehört haben. Und den möchte ich dieses Mal wärmstens empfehlen. Wow, ja, das klingt ja wirklich, dreimal hören und immer noch was dazulernen, toll. Das klingt richtig gut. Der nächste, der hier auf der Liste steht, der ist von mir, genau. Das bist du. Das ist jetzt was ganz anderes. Also das hat jetzt weder die Dramatik von Flüchtlingsströmen, noch ist es so groß und man lernt, doch man lernt auch eine Menge. Und zwar ist das, wo die Wasserdrachen wohnen. Wir haben gerade schon über Potsdok den Namen Branko Čanak gehört. Das ist einer der Mitorganisatoren dort. Und Branko Čanak kannte ich vorher nur eben als Organisator des Podstalk und als quasi der Geschäftsmann, der dahinter steckt. Und ich habe mir ein ziemlich schräges Bild gemacht von den Menschen. Habe ihn dann beim Podstalk als wunderbaren Entertainer erlebt. Der hat eine tolle Bühnenpräsenz dargestellt und hat sich auch wunderbar um alles gekümmert, also ein sehr, sehr, sehr umgänglicher Zeitgenosse. Und der macht mehrere Angebote, er macht unter anderem Geschichten aus seiner Wahlheimatstadt Paderborn, wo er auf verschiedene Dinge dort eingeht. Und gestern Abend noch, es war ein langer Tag und ich bin nach Hause gefahren, da gab es eine neue Folge. Und er erzählt einfach 10, 15 Minuten lang in einer sehr ruhigen Art und Weise die Geschichte dieses Stadtteils oder irgendeines Gebäudes oder was auch immer er sich da ausgesucht hat und macht das so ruhig und angenehm zum Zuhören. Mich interessiert Paderborn ehrlich gesagt nicht, aber die Wirkung, die seine Stimme gestern Abend auf mich gehabt hat, die hat mich so wunderbar eingestimmt und wieder aus diesem hektischen Tag so ein bisschen runtergeholt. Das war einfach toll. Also das habe ich gedacht, den möchte ich dann auch mal bitte empfehlen. Das ist meine Empfehlung, mein Highlight von gestern Abend. Und heute Morgen kam mir noch ein Highlight dazwischen. Denn es gibt einen Podcast, das ist mit Sicherheit der kürzeste Podcast, denn dort gibt es nur ein Jingle und ein einziges Wort. Das ist der Sinn vom Ganzen. Das nennt sich das tägliche Wort. Und heute war das tägliche Wort eingesprochen von Evita, von den Shownotes, und es hieß Drecksau. Und das war ziemlich krass. Und da möchte ich auch mal eben noch drauf hinweisen. So, fertig. Jetzt zum Stevie. Was hast du uns mitgebracht? Also, ich habe die Woche Nachtschicht. Und Nachtschicht ist bei mir immer so die Zeit, wo ich Podcasts hören kann, ohne groß abgelenkt zu werden und ohne, dass ich einen auf den Sack krieg. Und da höre ich sehr gerne den Delamar Podcast, weil ich selber Musiker bin. Da ist eben auf kurze, knappe Art, also 30 Minuten sind die Folgen. Und da wird auf kurze, knappe auf kurze, knappe Art und Weise darauf eingegangen über musikerspezifische Themen. Zum Beispiel, wie man denn Field Recording macht mit einem Zoom-Recorder oder wahlweise deinen Recorder, auf was man achten muss, oder wie man zum Beispiel Funkstrecken bei Gitarren hat, also dass man jetzt kein Kabel benutzt, sondern das mit Funk benutzt auf der Bühne. Solche Sachen. Und wer es noch nicht kannte, der Delamar Podcast für Musiker, ein absolutes Muss. Und den höre ich bei der Nachtschicht immer sehr gerne. Als nächstes muss ich den Marc erwähnen von Podcast Geblödel. Ne? Also jetzt als Mitglied des Franken-Podcast-Clusters und der Podunion, ne? Muss ich den nochmal gesondert erwähnen. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, dir einen Kommentar zu schreiben, aber jetzt sage ich das dann direkt. Also der Podcast hat ein kleines Konzept, sich morgens hinzusetzen und die Tagesthemen kurz abzuhandeln, finde ich sehr interessant. Und finde ich sogar spannender als die Tagesschau zu hören, weil man da einen persönlichen Eindruck jetzt noch, also eine persönliche Stimme mitbekommt. Sehr unterhaltsam, und dass du da ziemlich täglich mit den Podcast-Folgen rauskommst, ist, mal schauen, wie lange du das durchhältst. Ne? Ja, die letzten zwei Tage gingen ja mal voll in die Hose. Aber es ist der Technik geschuldet. Ja. Also ist keine Ausrede. Ich kann auch hier diese halb fertigen Audio-Files mal hochjagen. Aber herzlichen Dank, Stevie. Ja. Dass du alleine schon, dass du in diesem Wirrwarr von Podcast ein Konzept erkannt hast, finde ich große Klasse. Ja, also das mit den Nachrichten, das also es ist sehr positiv, finde ich. Also das finde ich klasse. Ja, und als dritten und letzten will ich es nochmal erwähnen, für die es noch nicht mitbekommen haben, die Sprachkabine, der Podcast von Timo Hetzel und Philipp Seidel. Philipp Seidel ist derjenige, der bei Bits und so das Bits und so eingesprochen hat, und Timo Hetzel eben der Kopf des Unzuversums und auch Moderator beim Bits und so Podcast. Der hat eben zusammen mit dem Philipp Seidel eben einen neuen Podcast gestartet, die Sprachkabine. Und ich muss wirklich sagen, dieser Podcast ist sensationell. Philipp Seidel ist unglaublich witzig, und ich muss sagen, ist würdige Nachfolger für NSFW. Die konnten einpacken. Das ist auch gut so, dass sie jetzt weg sind, weil jetzt ist der Nachfolger da. Sprachkabine, also die sind wirklich unglaublich toll. Muss jeder reinhören, und ich war lachend am Boden gelegen bei beiden Folgen. Ja, also. Ich darf dich kurz korrigieren, das ist nicht die Sprachkabine, sondern die Sprechkabine. Oh, Entschuldigung, ja, Sprechkabine. Das war jetzt aus dem Kopf raus, ja, Sprechkabine. Ja, ja, aber Philipp Seidel in Höchstform, oder? Ja, klasse, also genial. Wirklich. Ja, alle Links, ne, ist klar, in den Shownotes, ne. Ja, super. Genau. So ein knaller Schluss. Denn ich sehe hier keinen weiteren Eintrag in der Liste. Also der Jörg hat sein Pulver für dieses Mal schon verschossen, oder? Ja, aber da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Das war ja ganz. Ach ja, genau. Das war ja shameless self-plugging. Ja, okay. nein. Huch. Das habe ich tatsächlich vergessen. Das hätte ich jetzt besser nicht ansprechen. Nein. Aber man kann ja noch mal nachhaken. Ja, das war's dann. Wir sind vielleicht noch etwas spontan. Ja, genau, das Spontane. Und zwar Podcast die Kulturpessimistin. Für die Leute, die das noch nicht kennen, ja, ein sehr interessanter und auch witziger Podcast, wie ich finde, von Christopher, Erik und Stefan heißen die Jungs. Gelegentlich mal ein Gast mit dabei und da geht's irgendwie um alles irgendwie. Ja, so ein Stück von Filmen, Serien werden da besprochen. Spoiler sind im Übrigen gekennzeichnet in den Kapiteln. Ja, und wird auch sehr, sehr ordentlich, sage ich mal, produziert. Finde ich ganz nett. Das war schon. Ich kann leider nicht so ausholen wie Rico. Der hat natürlich seinen Pick da wunderbar präsentiert. Ja, das müssen wir alle noch üben. Wir nehmen uns ein Beispiel an Rico und dann beim nächsten Mal machen wir das alles genau so wie er. Nicht wahr, Rico? Wollen wir doch, oder? Ich darf jetzt nichts dazu sagen. Hört euch die letzte das Podcasting-Folge an und dann hört ihr das Problem. Aber Florian, hast du noch irgendein Highlight? Was war dein Highlight? Ja, ich hab gerade nebenher so ein bisschen geguckt und hatte geguckt, was bei den letzten Podcast-Magazinen so dabei war. Ich hätte jetzt Making Tracks von Micha nochmal erwähnt und auch die Sprechkabine, die gerade erwähnt wurde. Also, sofort notiert. Okay. Alles klar. Ah, damit sind wir mit der Sendung soweit durch. Es sei denn, es gibt noch spontane Wortmeldungen zu irgendetwas, was noch ergänzt werden sollte. Ja, und zwar ganz am Anfang zu dem Franken-Podcast-Cluster gibt es jetzt eine Domain, die habe ich mir jetzt registrieren lassen. Ich habe jetzt auch kurz einen kurzen Text hingeschrieben und sobald die Domain online geht, also es wird unter frankenpod.de, wird dieses, eine Auflistung oder dieses Cluster jetzt irgendwie zu Hause finden. Bei Franken-Podcast war schon vergeben. Frankenpod.de wird die Domain sein und sobald die dann freigeschalten ist von meinem Hoster, werde ich dann auch eine E-Mail-Adresse freigeben und so weiter. Aber zusätzlich über die Pod-Union wäre schon nicht schlecht, wenn wir da noch zusätzlich was hätten. Ne? Ansonsten kann man ja in die Shownotes nochmal meine E-Mail-Adresse als Kontakt mit eingeben, das ist kein Problem. Bist du da ganz sicher, dass du das willst? Ich richte dafür eine ein, genau. Dann. Ja, aber also die FPC podunion.org wird ja dir weitergeleitet. Genau, das passt. Einfach nur so wegen Spam und so. Also, genau. Schön. Also wir haben jetzt tatsächlich dabei beiwohnen dürfen, wie eine Domain geboren wurde. Wow, a star is born. Ach ja, genau. Ach, um Himmels Willen. Also Cluster inklusive E-Mail-Adresse, vorläufiger E-Mail-Adresse und einer Domain. Na, was will man mehr? Richtig, und schuld daran ist die Pod-Union. Allen voran der Rico. Er hat angetrieben und er macht den Leuten Feuer unterm Arsch und das muss ich jetzt auch hier mal erwähnen. Finde ich gut so. Mach das ruhig weiter. Und weil das motiviert zum Beispiel den Marc, der jetzt mit dabei ist, oder mich jetzt hierher zu setzen, obwohl ich schon längst auf Arbeit sein müsste. Oh. Gibt's Ärger dann? Nicht so wild. Ich würde nicht da sein, wenn ich es nicht könnte. Ne? Okay. Schon in Ordnung. Vielen Dank für das Kompliment und ich bin wahnsinnig froh, dass wir keinen Videopodcast haben, weil sonst würden mich jetzt alle rot sehen. Sitzt du in Unterhose da, ja? Nee, als Klassiker macht man natürlich Podcast man nur nackt. Nackt-Podcaster. Ja. Ja, das mache ich auch immer morgens bei den News, ne? So, das versteht ihr also unter Kopfkino, alles klar. Ja, also dann. Ja morgen also dann, auf YouTube und dann kannst du Kopfkino knicken. Ja, okay. Ja. Das ist ja der Vorteil vom Radio eigentlich, dass man sich das Sachen halt vorstellen kann. Ich habe kein Radiogesicht. Nur mal angemerkt. Also kommen wir nicht mit dem Scheiß. Genau, schöner Hinweis. Ja, dann sind wir am Ende. Das sag's nochmal, dieser sehr dunk. Ich danke allen, die mitgemacht haben, allen, die Beiträge gemacht haben, eingebracht haben, hier auch mit Highlights und Links, und dass wir der Geburt des Clusters beiwohnen durften. Das ist natürlich auch eine besondere Auszeichnung. Ich sag dann mal einfach ganz herzlichen Dank allen, die zugehört haben, jetzt hier live, allen, die vielleicht auch das eine oder andere noch in den Chat geschrieben haben. Ich weiß nicht, gibt's da noch irgendwas zu lesen? Ich kann das leider von hier aus gerade nicht sehen. Jörg, du hattest vorhin irgendwas vom Chat gesagt. Ist da noch irgendwas eingegangen? Nee, also Fragen waren hier nicht mehr, glaube ich, oder? Ja, sehe ich auch so. Also da war sonst nichts weiter, ja. Keine Reaktion. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Fangen wir mal oben an in meiner Liste. Nee, fangen wir unten an. Der Florian. Tschüss, Florian. Tschüss. Tschüss, Jörg. Tschüss und danke für die Moderation. Ja, gerne. Ich übe ja noch. Tschüss, TV. Servus. Waschi. Tschüss, Marc. Jawohl, auf Wiederhören. So, und dann der Schweizer Sitzheizung, Rico, auch tschüss und einen schönen Abend zusammen. Ich danke, ich bedanke mich bei Stevie und bei Florian, für dass ihr bei uns Gäste wart. Ich bedanke mich speziell bei den neuen Teammitgliedern, Martin und Marc. Ach, er meint uns, ja. Ja. Oh, schön. Jetzt seid ihr offizielle Teammitglieder. Cool. Ja. Yeah. Speziell natürlich auch noch bei Martin für die Moderation. Mhm. Fantastisch, darfst du weiterhin machen. Und bei Stevie noch ganz speziell, er wird nämlich schneiden und das hilft uns ungemein, weil sonst würde kein Mensch diesen Podcast hören im Moment. Also auch für das vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche allen Podcastern und Podcast-Hörern weiterhin viel Spaß beim Podcast-Hören. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Magazin von PodUnion, die Podcast-Community.